Willkommen in den Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Heute mal wieder mit einem kleinen Sonderstream mit einem weiteren Video von der Republika. Und zwar. Und bevor wir anfangen, möchte ich mich nochmal in aller Form entschuldigen, dass ich es am Donnerstag verbaselt habe. Da sollte der Stream ja eigentlich stattfinden und ich Asche auf mein Haupt, ich bin eingeratzt. Keiner gewusst, aber jetzt wissen es alle. So, okay. Ja, heute haben wir den Source Code der AfD für euch. Katharina Nokun, wo kommt die eigentlich her? Ach, das wird sie uns gleich selber sagen. Huiuiuiuiui. Dann fahre ich mal ab. Aber wo kommt sie wirklich her? Ja, vielen Dank. Euch allen erst einmal einen wunderschönen guten Morgen und total toll zu sehen, dass so ein Thema hier den Saal nicht nur füllt, sondern überfüllt. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die AfD veröffentlichte auf ihrer Homepage einst folgenden Satz über mich. Zitat: Ihren polnischen Hintergrund, mit dem sie gerne kokettiert und den sie auch gegen die AfD anbringt, erwähne ich wegen Bedeutungslosigkeit nicht. Ja, Tatsache, geboren wurde ich nicht als Katharina Nokun, geboren wurde ich als Katarzyna Nocun, und zwar in Tychy. Tychy, das ist 17 Kilometer entfernt von Auschwitz, falls Sie es nicht kennen. Es gibt viele Namen für die mehr als 1 Million Menschen, die wie ich in den 90ern nach Deutschland gekommen bin. Ich kann mal ein paar vorstellen: Armutsmigrant, Wirtschaftsflüchtling oder Polacke, habe ich auch schon gehört. Ja, ist ja fast so, wie als ob man Köterrasse hört oder Kartoffelnase. Da gibt es ja gar nicht, dass es Wörter gibt, die abwertend sind gegenüber der Herkunft. Sauschwabe zum Beispiel. Also, wenn ich als Schwabe nach Berlin gehe und sage, hallo, hier bin ich in meiner ganzen wahrhaftigen Schönheit, dann werde ich auch gemobbt. Also. Aber besonders lieblich finde ich halt, wie sie gleich die Keule rausholt und gleich im ersten Ding sagt, ja, und 17 Kilometer von Auschwitz, damit ihr gleich mal wisst, in welche Richtung das hier geht, Kartoffeln. Also, das Ding ist halt, ist so, ich finde diese, also, ich weiß nicht, sie sieht jetzt nicht unbedingt aus, als ob sie zur damaligen Zeit was, also gelebt hat. Und ich finde halt dieses 70 Kilometer entfernt von Auschwitz interessant, wenn das irgendwie relevant wäre für ihr tatsächliches Schaffen. Dann wäre das interessant eventuell, aber ich weiß nicht, 70 Kilometer ist voll weit entfernt. Ich bin da aufgewachsen. 17, 17. 17, ah, okay. Dann habe ich mich vertan. Aber Ja, ich. aber die ist da mit der Trommel um den Tannenbaum gerannt. Die ist ja dann nach Deutschland gekommen. Ich meine, so alt ist sie ja noch nicht. Ja. Nee, aber einfach nur dieses, ich schneide mir ein Stückchen von einer Opfergeschichte was ab, die viel größer ist wie das, was ich in meinem Leben habe. Ich wohne dann in Deutschland in 90er und 2000er Jahren, also wirtschaftlich vom Wohlstand her sozusagen die Sonnenseite des menschlichen Lebens auf dem Planeten Erde. Und aber ich tue mir von der Identität, von dem, was da historisch passiert ist, was abschneiden, damit ich mich irgendwie in Szene setzen kann, weil ich ansonsten privilegiert bin wie noch mal was. Also mir missfällt das. Also ja. Ihr könnt aber ruhig Kata zu mir sagen, das ist schon okay. Mittlerweile bin ich so vorbildlich integriert, dass ich nicht nur Sauerkraut für den Tatort vorkoche, sondern auch nie wieder denke, wenn ich AfD-Plakate sehe. Und weil ich mir wirklich Sorgen um die Zukunft in diesem Land mache, lese ich AfD-Programme. Und seitdem interessiert sich die Quizfrage. AfD auch. Wie, welches Wort hat sie jetzt in dem ersten Teil des Vortrags am häufigsten gesagt? Ich und ich. Oh. Auch für mich. Naja, man muss ja aber auch sagen, was eine Partei in ihr Programm schreibt und was sie dann am Ende durchsetzt, das ist meistens nicht deckungsgleich. Es bleibt aber trotzdem eine Absichtserklärung. Wie die Absichten der AfD bei, sag ich mal, populistischen Themen wie Asyl sind, wissen wir ja alle. Aber beim Rest, Da wird es schon eng. Und bis vor kurzem durfte bei der AfD tatsächlich noch jedes Mitglied auf den Bundesparteitag fahren und zu wichtigen Fragen im Programm mit abstimmen. Beim Bundesparteitag in Köln letztens war das übrigens das erste Mal anders. Da durften nur noch ausgewählte Parteidelegierte mit abstimmen. Ja, dazu kann ich vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Es ist halt meistens so bei den Parteien, dass es halt dieses Delegiertensystem gibt, also dass du quasi vorher wählst, wer aus deinem Verband, Ortsverband, Regionsverband, wie was auch immer da irgendwie die Gliederung ist, da hinfahren darf und quasi dann seine Stimme stellvertretend halt für den ganzen Verband dann da abgeben darf. Und dann gab es ein paar Parteien, die Piraten gehörten zum Beispiel auch dazu, da gehören jetzt wahrscheinlich als einzige immer noch dazu. Bei denen gibt es sowas nicht. Also da kann halt jeder, wenn so ein Bundesparteitag ist, der dazu in der Lage ist, da hinzufahren, kann da halt hinfahren. Und bei den Piraten ging das ja auch so weit, dass man eigentlich am liebsten ständige Mitgliederversammlungen gehabt hätte im Internet. Also dass quasi die ganze Zeit auch solche Anträge halt eben eingebracht und verhandelt werden können, dann halt online, ohne dass da jemand erst hinfahren muss oder so. Und ja, es hat halt den Vorteil natürlich, dass du dann da halt, wenn du irgendwas haben willst, einfach hinfahren kannst und dann da halt gegen die Anträge, die da sind oder so, reden kannst oder dafür, je nachdem. Und ohne dass du da jetzt noch irgendwen erst von überzeugen musst, dass du dafür geeignet bist. Und der Nachteil ist halt eben, dass das auch dazu führt, dass da diverse Leute dann halt hinfahren, die den ganzen Laden dann halt verlangsamen wollen, wenn es nicht so läuft, wie sie halt eben das möchten. Und das haben wir bei der Piratenpartei auf jeden Fall ziemlich stark gemerkt, dass das ein Problem dabei ist, wenn man kein Delegiertensystem hat. Aber ich würde die Leute ermutigen, auch zu Parteitagen von den Piraten zu fahren, einfach damit die sich nicht so alleine fühlen in den großen Hallen. Na gut, ihr müsst schon Mitglied sein, um da mitstimmen zu können. Ne? Ja, aber man kann doch trotzdem da rumstehen. Also. Man kann ja so tun, als ob man Mitglied ist. Ja, weißt du? Einfach so sozial halt. Na ja, gut, so groß sind die Hallen auch nicht mehr. Ja, also das auf jeden Fall zum Thema Delegierten. Also ich kann es mir schon gut vorstellen, warum die AfD jetzt dazu übergeschwungen ist. Also sie, für das klang jetzt eben halt so ein bisschen so danach, naja, jetzt dürfen das nur noch ein paar. Aber ja, also das macht schon Sinn. Gerade halt eben, um so Leute auszusondern, die halt eben an dem Tag da irgendwie ihre Fäden irgendwie austragen wollen und so. Also ich habe das mal bei der NGO Alltag habe ich das erlebt, dass wenn Nicht-Delegierte versuchen, einfach auch nur das Programm von der NGO mitzubestimmen, dass es übelst nervig ist, weil es gab halt so 80 Seiten Dokument, was du vorher lesen musstest als Delegierte, um dorthin zu fahren. Und dann hat es trotzdem sogar noch Delegierte gegeben, die das nicht getan hatten, die dann von nichts eine Ahnung hatten, Fragen gestellt haben, die halt in einem Teil schon vorher beantwortet worden sind. Und es ist halt schon so, dass man halt Vertreter hat, weil man sich ja auch in die Sachen einarbeiten muss. Also ja, das Problem hast du bei den Piraten auch, ja. Also da war das auch eher unüblich, sich vorher damit zu beschäftigen. Vor allen Dingen, das Antragsbuch war auch entsprechend groß, ne? Also weil ich glaube, das sind die dicksten Antragsbücher, glaube ich, die SPD. Also das wenigste von dem Kram, was da irgendwie beantragt wird, kann überhaupt behandelt werden an so 2-3 Tagen Bundesparteitag. Geht einfach nicht anders, weil es einfach zu viel. Du hast doch dann die Leitanträge, die halt behandelt werden, und dann hast du noch ungefähr 300 Anträge, die halt Anträge sind. So. Aber anders funktioniert es ja auch nicht. Du tust ja, ich weiß nicht. Also sie will wahrscheinlich damit vorwerfen, oh mein Gott, die werden jetzt autoritär, und dann haben sie ihre Petri oder wer auch immer gerade oben ist, der dann alles straff durchorganisiert, aber in anderen Parteien wird es halt genauso gemacht. Ja, also. Aber es kann halt auch so sein. Also es ist nicht ganz abwegig, dass natürlich auch das jetzt gerade so der Parteiführung natürlich schon nützt, wenn da nicht jeder irgendwie was einbringen kann. Auf jeden Fall. Trotz allem, meine Überzeugung ist, Ein Parteitag erlaubt einen Blick in den Maschinenraum einer Partei. Und ein Parteiprogramm ist sozusagen der Source Code. Und was machen Nerds wie ich? Klar, Source Code lesen. Und ich werde euch in diesem Vortrag jetzt so die besten What the Fat-Momente gemischt mit den Momenten, bei denen ich dachte, ach du heilige Scheiße, können meine Kinder noch in Deutschland leben? So ein bisschen zusammenmischen und präsentieren, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was die AfD eigentlich wirklich will. Können meine Kinder noch zunächst in Deutschland wohnen wegen einer Partei, die nicht mal in der Nähe von Regierungsverantwortung ist? Können da meine Kinder noch leben? Ja gut, sie hat ja auch keine Kinder, von daher. Wie konnten meine Kinder bloß mit der Kohl-CDU leben, die nichts anderes war als die AfD? Ja, die Wahlplakate sind doch zum Teil sogar gleich. Was heute populistische Forderungen von der AfD ist, waren Wahlplakate der CDU aus den 90ern. Das ist so, keine Ahnung. Ihre Politik des Multikulti ist gescheitert. Ja, außerdem, sie hat zum Anfang gesagt, es wüsste ja jeder, was die Asylposition der AfD ist. Dann frage ich einfach mal euch beide, was ist die Asylposition der AfD? Syrer, ja, der Rest weg. Also so habe ich das im Parteiprogramm gelesen. Ja, also ich kann mich nur daran erinnern, dass es da schon hieß, dass halt eben das Grundrecht auf Asyl nicht angepasst wird. Ja. Muskeln aller Bürgerrechte sind uns total wichtig, kennen wir nicht nur aus Datenschutzerklärungen von Facebook, sondern auch aus dem Parteiprogramm ziemlich vieler Parteien. Und wenn man wissen will, wie es um Bürgerrechte bei einer Partei wirklich besteht, muss man auch schon mal ins Kleingedruckte schauen. Und im Kapitel Innere Sicherheit und Justiz heißt es im neuen Grundsatzprogramm der AfD, man plane einen, Zitat, sicherheitspolitischen Befreiungsschlag. Zitat Ende. Um den Schutz der Bürger an erste Stelle zu setzen, Zitat, andere Belange haben sich dem unterzuordnen. So, was ist das Problem? Das Problem ist, wenn alle anderen Belange sich der Sicherheit unterzuordnen haben, dann ist die Würde des Menschen nicht nur antastbar, mehr noch, das wäre das Ende von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Denn absolute, hundertprozentige Sicherheit oder aber ein super Grundrecht auf Sicherheit gibt es aus guten Gründen nicht. Denn dann dürften wir zum Beispiel nicht Auto fahren, dann dürften wir wahrscheinlich das Bett gar nicht verlassen, weil die meisten Unfälle im Haushalt passieren Warte, die AfD will, dass man Autofahren verbietet. Hä, Kata? Ich weiß nicht. Sie nimmt halt dieses Schlagwort vom Rundumschlag und dieses alles andere hat sich dem unterzuordnen für bare Münze. Und obwohl sie am Anfang ja schon gesagt hat, dass vieles auch Werbesprüche sein könnten. Ne? Und was die AfD ist ja verfassungstechnisch so gar nicht möglich, dass du alles unterordnest. Ja. Eben wegen Artikel 1. Also, was ich auch gelesen hatte, war, dass sie halt mehr gegen Einbrüche machen wollen. So. Ja, da gab es ja im Bundestag die Debatte, die war direkt vor der zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, deswegen habe ich da die letzten Minuten noch voll mitbekommen. Und das passt auch eigentlich ganz gut zu dem, was mir dazu jetzt gerade einfällt, weil auf der anderen Seite, ne, was du immer machen kannst, ist irgendwelche Regeln machen gegen Gewalt gegen Frauen. Das geht nie weit genug, ne? Wo wir ja auch häufiger drüber sprechen. Und bei dieser Debatte da über Einbrüche, da hieß es auch so, ja, hier, wir können ja jetzt nicht hier irgendwie die Polizei, was hat der eine gemeint, die Polizei, die ist dann beschäftigt, weil die muss sich ja schon darum kümmern, dass irgendwo einer seine Frau schlägt oder so. Hat er so ein Beispiel gehabt aus der Luft gegriffen, dass in irgendeinem Dorf die Polizei, das sind zu wenig Leute und die sind ja schon damit beschäftigt, irgendwie sich um die prügelnden Männer zu kümmern. Und da ist das dann, keine Kapazität mehr über oder so. Also ich weiß nicht mehr genau Wortlaut, aber das war halt eben so das, was da irgendwie konstruiert wurde direkt wieder. Weil das geht immer. Das geht auch nie weit genug. Aber hier in die Computer gucken, das geht dann zu weit. Und ich sehe das auch so, also unter normalen Umständen. Ne, also ich finde diese Ansage auch ziemlich, ziemlich weitgehend. Da kriege ich auch Angst, wenn ich sowas höre, von wegen alles andere hat sich dem unterzuordnen, weil ich meine, da gibt es ja genug Sachen, wo wo auch schon die Leitkonservativen so ein bisschen, also Leit jetzt im Sinne des englischen Wortes, also die nicht so schlimm drauf sind. Da kriegst du ja auch schon nach irgendeinem Amoklauf irgendwie von wegen, was hat der de Maizière gemeint, die Gewaltspiele im Internet, die sind nicht mehr hinzunehmen oder so. Und dann kommt gleich Volker Kauder und setzt wieder einen drauf und fordert irgendwas. Ne? Und sowas dann irgendwie Ja, zum das war Grundprinzip. Produktionsverbot braucht für Gewaltvideospiele und wie man das durchsetzt auf deutschem Boden. Also. Ja, also da gibt es Aber schon ich genug meine auch. Möglichkeiten, die halt eben so weit gehen, dass sie halt nur eine kleine Gruppe von Leuten treffen und die so die breite Masse sich denkt so, naja, das betrifft mich ja nicht. Und irgendwann kommt dann irgendwas, was die dann auch halt auch betrifft. Ich meine, auf der anderen Seite ist es halt auch so, weißt du, so mit Einbrüchen. Also ich weiß nicht, bei mir in der Straße ist seit der EU-Osterweiterung halt in jedes Haus einmal eingebrochen worden, wo was halt größer aussieht. Ich Ja. weiß nicht. Also Ja, weißt das habe ich mir halt du, auch wenn gedacht, als ich mir die Debatte im Bundestag angeguckt habe, weil das, was sie natürlich nicht gesagt haben, die Idee, auf die sie nicht gekommen sind, ist Grenzkontrollen einführen. Das wäre eigentlich ja. so das Offensichtlichste und Einfachste. Und ich meine, dass du jetzt natürlich neue Sicherheitskonzepte brauchst, dass du jedes Mal einen Betonpoller vor Veranstaltungen hinpflanzt. Ja, da brauchst du jetzt auch einen Heini, der das dann jedes Mal aufnimmt, ob du jetzt, wenn du einen Mini-Weihnachtsmarkt machst oder ein Straßenfest, dass du da Betonklötze hinstellst. Die Und sagen, die haben es halt sogar gesagt in der Debatte. Ne? Also die haben extra gemeint, so, ja, und Flüchtlinge sind da übrigens in der Minderheit. So, die meisten von den Einbrüchen werden von osteuropäischen Banden gemacht. So, Punkt. So, keine Angst, alles in Ordnung. ich meine, laut Europol haben wir 5000 Dschihadisten in Europa. Da würde ich mir schon wünschen, dass irgendjemand da sicherheitspolitisch irgendwie danach guckt, ob die vielleicht einfach nur radikale Kommentare im Netz schreiben und Ja. nie irgendwas machen. Ja, Also. eben, also das muss ich auch ganz klar sagen. Also lieber richtig irgendwie 50 Mal Barrieren ein, dass die Leute nicht so einfach nach Deutschland kommen, als dass ich sage, so, nee, ist doch überhaupt gar kein Problem, wir regulieren einfach, wir hören einfach allen Leuten das Telefon ab und wir gucken einfach bei allen Leuten, was sie im Internet machen. So, macht euch keine Sorge, ist doch alles gut. So. Weil wir sind Ja, keine Rechten. aha. Wir Rechte sind wir nicht. Muss. Ja, und wenn ihr meint, ich habe das so ein bisschen überinterpretiert, führe ich das noch weiter aus. Die AfD schreibt weiter, Zitat: In der Vergangenheit hat ein ideologisch motiviertes, übertriebenes Maß an Datenschutzmaßnahmen die Sicherheitsbehörden gelähmt und unverhältnismäßig bürokratisiert. Ja, also wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, insbesondere den NSA-Skandal, muss man ja sagen, aus AfD-Sicht müsste das dann ja alles Paletti sein. Ich meine, Bürokratie und Datenschutz haben da nicht viel interessiert, Grundrechte auch nicht. Ja, aber Aber vielleicht meint die AfD eher die Machtlosigkeit der Polizei gegen sogenannte Intensivtäter, wo sie von bürokratischen Sachen aufgehalten werden. naja, aber im Moment reden sie ja von Datenschutz jetzt speziell. Ja, aber Also, du hast doch auch zwischen den Geheimdiensten Probleme, die Daten weiterzugeben. Also. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe mir mal zur Landtagswahl in Baden-Württemberg eigentlich mir das komplette Parteiprogramm der AfD angehört. Und die meinen halt, für die Familie, Willkommenskultur für Kinder, da darf niemand bei dir einbrechen, weniger Migranten, ja, so, das war so der Tenor, mehr Liberalismus. Also, mit weiß auch nicht. Sicherheit punktest du halt gerade. Ja, also, wobei das halt auch, ich weiß auch nicht, also ich will das jetzt nicht abwerten gegenüber Leuten aus Afrika sagen, also aus Nordafrika und aus dem Mittleren Osten, aber es wird halt unsicherer, wenn da viele dazukommen. Es ist halt statistisch so. Und dann brauchst du mehr Sicherheitsapparat, um dass sich die Lage nicht verschlechtert. So. Kann sich da nicht die Antifa drum kümmern? Ja, also vielleicht machen die das ja, tun sich mit den Banden hinsetzen. So, in Stuttgart prügeln sich öfters Kurden und Türken. So, keine Ahnung, was man da macht. So. Füße ja, bereitstellen. Es scheint mittlerweile in jeder größeren Stadt so zu sein. So, und beim letzten AfD-Bundesparteitag in Köln haben sich wirklich interessante Szenen abgespielt, die viel über das Verhältnis von AfD-Mitgliedern zu Grundrechten verraten. Ja, und leider auch nicht gerade deren Kompetenz in bestimmten Fragen herausstellen. Der Leitantrag für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl in diesem Jahr beinhaltete zum Beispiel die Forderung nach Videoüberwachung im öffentlichen Raum mit Gesichtserkennung. Ja, und ich meine, die AfD ist wie jede andere Partei keine homogene Partei, sondern hat unterschiedliche Meinungen in ihren Reihen. Und das wollte der Kreisverband Stade so nicht stehen lassen und stellte einen Antrag, das zu streichen. Ja, wie hier schon steht, wir beantragen, dass die Verstärkung der Videoüberwachung auf keinen Fall in unserem Programm gefordert werden sollte, weil wir den Überwachungsstaat als AfD ja wohl eindeutig ablehnen. So, daraufhin nahm die Programmkommission Stellung. Wie ist es jetzt schlecht? Jemand macht einen Antrag, wo jeder sagt, was für ein Trottel, können wir das bitte weglassen? Und jetzt ist das schlimm. Ja, es kommt jetzt gleich. Das Schlimme kommt jetzt gleich. Das eben haben die Leute ja auch noch geklatscht da. Also jetzt denke ich mal, das kam von dem Videoclip auch noch. Und jetzt kommt ja halt eben das Böse. Mit einem sehr, sagen wir mal, etwas kreativen Argument. Tut mir leid, aber ich kann mich dem nicht anschließen und ich möchte das ganz einfach begründen. Sie haben miterlebt, als die sogenannten Flüchtlinge zu Massen über die Grenzen kamen, dass sich viele was vors Gesicht gehalten haben. Die wussten nämlich ganz genau, warum sie von etwa dort vorhandenen Kameras oder tatsächlich auch sie aufzeichnenden Kameras nicht wahrgenommen werden wollten. Wir müssen diese Möglichkeiten der Verbrechensverhütung unbedingt in der Lage sein, einsetzen zu können. Daher unser Antrag im Antragsbuch und daher meine Bitte, diesen Antrag hier abzulehnen. Ja, also noch einmal zum Mitschreiben für die AfD. Gesichtserkennung für Videoüberwachung ist nicht das, was ihr wollt. Das hilft nicht, wenn sich Leute etwas vors Gesicht halten. Ihr wollt Nacktscanner oder vielleicht Röntgengeräte, die es leider aus eurer Sicht leider noch nicht gibt. Und naja, Nacktscanner hilft vielleicht auch nicht bei der Gesichtserkennung. Keine Ahnung, ja, aber das ist auch so das Ding, ne? Also ich kann mir das halt schon vorstellen, das ist ja auch das, was wir häufiger sagen, so Sachen wie die Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so, ihr wisst nie, was morgen irgendwie ist und wer mit solchen Tools dann halt rumrennen darf und die mit seiner Ideologie irgendwie einsetzen kann gegen seine politischen Gegner. Und ja, das ist ja mal wieder so ein Fall, ne? Jetzt meinen sie hier irgendwie, tralala, ist doch alles gut, Können wir doch machen, Gesichtserkennung und so weiter. Wahrscheinlich auch mit den gleichen Sachen von wegen, naja, wer nichts zu verbergen hat, der muss sich ja nicht verstecken oder sowas, ne? Allerdings ist es auch hier schon wieder ein bisschen Halbseiden, was sie macht halt. Die Nacktscanner und die Röntgengeräte stehen halt eben nicht im AfD-Programm, aber sie unterstellt ihnen diese, den Wunsch nach diesen. Also ich finde halt, sie arbeitet im Ganzen relativ unsauber mit wackeligen Sachen, wackeligen Verbindungen. Also ich hätte jetzt auch irgendwie härtere Zitate, also gedacht, dass sie damit ankommt, so, guck mal, das Zitat. Und dann kommst du an mit einer Aussage, die schon völlig für sich selber steht, wo du gar nicht mehr kommentieren musst und die Leute das schlecht finden. Sie muss irgendwie noch erklären, warum das jetzt speziell schlecht ist. Ja, also, zumal ich mich auch nicht erinnern kann, irgendwann mal gehört zu haben, dass sich die Flüchtlinge irgendwie in großem Maße irgendwas vor das Gesicht gehalten hätten. Also vielleicht zum ersten Mal. Aber gut. Ja, es ist ja schon ganz interessant, mal zu sehen, wie die da irgendwie argumentieren. Jetzt mal mit dem Rascheln aufhören. Und mal ganz davon abgesehen, seid ihr mal wieder irgendwelchen Fake News bei Facebook aufgesessen? Ja, und ist euch was aufgefallen? Er hat nicht Verbrechensbekämpfung in der Begründung gesagt, er hat von Verbrechensverhütung gesprochen. Das ist aus meiner Sicht ganz klar Pre-Crime. Das ist aus meiner Sicht ganz klar Bullshit. Natürlich brauchen wir Verbrechensverhütung. Wenn ich irgendwie, in Paris ist jetzt schon der x-te Juwelierladen ausgeraubt worden mit Millionen Schaden. Natürlich brauchen wir da mehr, werden die da mehr Sicherheitskräfte hinstellen zur weiteren Verbrechensverhütung. Das hat nichts mit Pre-Crime zu tun, liebe Katharina. Das hat damit zu tun, dass aus jedem Zug auch einer mit schlechten Absichten steigt. Ah, also Pre-Crime wäre, wenn ich... Oh, nicht. Also wenn die Polizei im Rotlichtviertel der Stadt öfters patrouilliert, dann tun die da auch Pre-Crime-Sachen bereits anwenden. So heißt es, die verruchtere Ecke, wo es viele Bars gibt, sich die Leute besaufen und sich dann auch mal schlagen. Und aber wenn da die Polizei dann öfters hinfährt, wie zum Altenheim in der Stadt, dann ist es auch bereits Pre-Crime und muss. Ich habe gesehen, heute fürs Pokalfinale in Berlin sind auch wieder ganz viele Polizisten angereist. Die vermuten da wahrscheinlich auch schon wieder. Da wird auch Pre-Crime verhindert. Frankfurt kann doch nichts schief gehen. Also. Aber das ist rassistisch gegenüber Fußballfans, wenn du einfach sagst, dass die sich schlagen würden. Ich finde, dass man da keine Polizei hinschicken sollte, weil sonst ist das Pre-Crime. Ja, also was ich halt eher finde, was Pre-Crime ist, ist, sich über Hate Speech aufzuregen, weil es ja irgendwann mal zu Gewalt führt, zwangsläufig. Ja. Das ist schon besser, ja. Der Parteikommission, also der Programmkommission, also diesem netten Herrn gefolgt und nicht dem Kreisverband Stahl. Und an diesem Beispiel sieht man, Datenschutz ist eine Minderheitsposition in der AfD heute. Ja, kommen wir nun zur Vorratsdatenspeicherung. Im EU-Programm von 2014 wurde die Vorratsdatenspeicherung noch ausdrücklich von der AfD abgelehnt. Aber seitdem hat sich die Partei sehr verändert. Fakt ist, es gibt zahlreiche Beschlüsse gegen die Vorratsdatenspeicherung in der AfD. Das möchte ich gar nicht leugnen. Aber in zahlreichen neueren Programmen der Partei auf unterschiedlichen Ebenen findet sich dazu nichts oder zumindest nichts Eindeutiges. Ein Beispiel. Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern will beispielsweise den Nutzen der Vorratsdatenspeicherung lediglich prüfen. Und daraus schließe ich, der Schutz von Telekommunikationsdaten ist zumindest für den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern verhandelbar. Der Landesverband Hamburg und die Junge Alternative Berlin befürworten im Übrigen in ihrem Programm explizit die Vorratsdatenspeicherung. Also auch hier meine Befürchtung, wenn bei einem Parteitag mal jemand ans Mikrofon geht, bei einem entsprechenden Antrag und sagt, hey, die ganzen Geflüchteten mit ihren Smartphones, die müssen wir doch irgendwie überwachen können, dann können sich da die Mehrheiten sehr schnell ändern. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber bald kommt ja die von der CSU so lange ersehnte PKW-Maut auf uns zu. Und um zu kontrollieren, wer die Maut schon entrichtet hat und wer sie nicht entrichtet hat, werden an den Autobahnen zukünftig Kontrollstellen die Daten von Autofahrern flächendeckend erfassen. Ja, und wo Daten sind, da entstehen Begehrlichkeiten, insbesondere wenn es um Millionen von Bewegungsdaten unschuldiger Bürgerinnen und Bürger geht. Das kennen wir bereits aus anderen Kontexten und vor allem Polizei und Geheimdienste lecken sich da bereits die Finger. Um sich Datenschützer vom Leib zu halten, hat damals die Bundesregierung explizit im Gesetz ausgeschlossen, dass die Daten zu anderen Zwecken weitergegeben oder verwendet werden. Ja, aber die AfD Schleswig-Holstein sieht es anders und die möchte das gerne ändern. Im Wahlprogramm fordert sie das, Zitat, Verkehrsüberwachungsdaten in Klammern Maut, Verkehrsflussdaten, und so weiter, was auch immer und so weiter sein soll, Zitat Ende, zur, Zitat, Verbrechensaufklärung genutzt werden können. Also ich fasse nochmal zusammen, auf der nach oben offenen Überwachungsskala hat die Art... Wenn die Daten doch erfasst werden... Warum machen wir das dann nicht analog zu zum Beispiel zum Netz auch? Und dann brauchst du einen richterlichen Beschluss, damit du entsprechende Daten zur Aufklärung einer ernsthaften Straftat nutzen kannst. So. Wir müssen den Kram ja nicht weitergeben im Bulk an Polizei und Geheimdienste. Man kann ja auch einfach sagen, okay, ihr dürft beantragen, Teile daraus nutzen zu dürfen. Sehe ich jetzt gar nicht so ein großes Problem drin wie in Kommunikationsüberwachung. Ja, zumal es ja da halt eben um diese sogenannten Verkehrsdaten geht. Also eigentlich nur, also beim Telefon halt eben, wer wen angerufen hat und von wo. Wobei halt eben auch mit dem Telefon du halt auch komplette Bewegungsprofile halt anlegen kannst. Und ja, bei den Autos, wer ist mit seinem Auto wann wo durch die Gegend gefahren? Ne? Abgesehen davon, dass man, solange man sein Handy im Auto anhat, diese Daten sowieso schon an Google oder sonst wen verschenkt oder Apple. Ja, also ich keine Ahnung, also ich finde diese, also ich, vielleicht bin ich dazu pessimistisch, aber Autobahnmaut, natürlich werden die Daten weitergegeben, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie man so naiv sein kann. Ich erwarte nicht, dass es die Politik tatsächlich blockieren wird, und selbst wenn es blockiert ist für die Polizei, erwarte ich, dass der Geheimdienst wahrscheinlich eh Zugriff drauf hat. Also, so. Es wird dann vielleicht nicht so ganz groß an die Glocke gehangen und so, aber also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu pessimistisch. Aber sobald die Maut kommt, werden die Daten auf jeden Fall ausgewertet, meiner Ansicht nach. Also, ich, keine Ahnung. Also im großflächigen Stil. Also, ich weiß, ich bin da Pessimist. Also. AfD die CSU damit eindeutig überholt. Ja, und wo wir schon beim Wahlprogramm der AfD Schleswig-Holstein sind, unter der Überschrift „Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein“, findet sich folgende Passage. Zitat. Diese Überschrift benutzt auch jeder zweite Republiker, Heini, oder Speaker oder Minister. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Das ist inzwischen ein Mantra. Ja, ja. Ja, also schon lange. Also ich kann mich noch zurückerinnern, das haben sie vor 10 Jahren schon gesagt. Also generell hieß es, das hieß es schon, als die Leute irgendwie CDs gebrannt haben, dann hieß es, als die Leute irgendwelche Spielfilme gestreamt haben, und jetzt geht es immer mehr in Richtung Pornografie ja auch. Also zum Beispiel sollen ja wohl die Konservativen in England, die hatten ja auch schon mal so ein Gesetz gemacht, wonach du quasi einen automatischen Pornofilter gekriegt hast, der dann opt-out war. Also du konntest quasi bei deinem Internetdienstanbieter erklären, dass du gerne Pornos gucken wollen würdest. Und dann wurde das quasi freigeschaltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das wollen sie jetzt nach der nächsten Wahl dann auch nochmal verschärfen und quasi nicht mehr verfügbar machen. Aber ich meine, die wissen schon um den Zusammenhang zwischen ungebremstem Pornokonsum und schwindende Vergewaltigungsraten und so. Ja, das wissen die bestimmt. Seit Pornografie offen zugänglich ist, sind die Vergewaltigungsraten kontinuierlich runtergegangen. Und jetzt drehen wir das zurück, weil entweder mein eingebildeter Freund mir das empfiehlt oder weil ich selber das Pfui Bäh finde oder was. Idioten, ey. Die Moral es ist halt der auch, Gesellschaft. Alles geht vor die Hunde. Ich meine, klar, dass die Konservativen sowas wie Pornosperren haben wollen, und keine Ahnung, Nocturne, ihre Fraktion will nicht gegenderte Sprache verbieten. Ich, keine Ahnung. Es wäre cool, wenn wir uns einigen könnten, bitte nichts verbieten im Internet. Keine Internetsperren. Und vor allem Internetsperren sind so leicht zu umgehen, dass man sich eigentlich die Arbeit sparen kann, sie zu errichten. Also ich... Naja, also für die Leute, die nicht so firm sind, ist es nicht so einfach. Und mit VPN hat ja auch so seine Nachteile. Also zum Beispiel, dass du dich ja dann quasi in einem anderen Netzwerk bewegst und das ist halt eine andere Ebene, als wenn du jetzt einfach nur ins Internet gehst. Und das weiß ich auch nicht, ob da jeder Laie irgendwie weiß, wie er seinen Computer dann vernünftig abschirmen kann, damit nicht plötzlich irgendwelche Dienste, die normalerweise nicht erreichbar sind, dann irgendwie erreichbar sind oder irgend sowas. Das ist auch nicht ganz ohne. Ja. Also da schrecke ich so ein bisschen vor zurück, zu sagen, so, naja, es weiß ja aber jeder, wie man mit einem VPN umgeht. Ja, doch, da hast du schon recht, Da tue ich es zu sehr auf die Allgemeinheit von mir selber schließen. Außerdem aber kann es halt auch gut sein, dass halt solche Netze, also es gab ja schon in der Vergangenheit Bestrebungen, Tor zu verbieten in Deutschland. Also zu sagen, dass das Tor-Netzwerk nicht mehr benutzt werden darf, von deutschen Internetdienstanbietern nicht mehr zugänglich gemacht werden darf. Und da hast du ja dann schon den Anfang, ne? Also irgendwo gibt es da ja immer Werbung in verschiedenen Sprachen, hier auch Chinesisch und so, von den Tor-Leuten, wie man das halt einrichten kann in seinem Land, um der Sperre durch die Regierung halt eben zu entgehen. Und auf der anderen Seite fantasieren wir hier in einem eigentlich liberalen Rechtsstaat darüber, dass das ja gut wäre, wenn man bei uns solche Möglichkeiten auch nicht zur Verfügung hätte. Sondern quasi nur noch so das Stammnetz kriegt. Am besten ARD, ZDF, Mediathek, Funk. Ja. Halt nur so die guten Medien. Im Sinne eines echten Jugendschutzes befürworten wir die Sperrung bestimmter Netzseiten, zum Beispiel Pornografie und exzessive Gewalt, die zum Beispiel Pornografie und exzessive Gewalt zeigen, Terrorismus und Anleitung zum Selbstmord oder Magersucht. Ja, ich weiß gar nicht, warum die da lachen. Das könnte auch irgendwie von irgendeiner feministischen Initiative sein, genau die gleiche Forderung. Die lachen, weil die Kataschas coole Pointe schon kennen, die gleich kommt. Magersucht. Bedeutet das, dass 90% der Modemagazine zukünftig gesperrt werden? Fragezeichen. Patriarchat. Das ist Doppelmoral, oder? Habe ich es verstanden? Ja, keine Ahnung, aber eine pauschale Sperrung von Pornografie im Internet dürfte zumindest Millionen von Nutzern betreffen und wirklich sehr weite Teile des Internets unzugänglich machen. Ja, aber Meinungsfreiheit, hey, dafür ist ja die AfD. Ja klar, aber eben nur, wenn es um AfD-Meinung geht und alles andere ist dann offensichtlich eben Lügenpresse oder jugendgefährdend. Jetzt auch. Also der erste Porno, der mir eine Meinung vermitteln will, muss mir aber noch unterkommen. Oder die gewaltverherrlichen Filme, ja. Ja, nee, also das ist ja jetzt schon so bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass man sich da immer auf Jugendschutznet beruft, so die Sachen, die Jugendschutznet gemeldet hat, so die offensichtlich rechtswidrigen Inhalte. Wenn ihr euch noch erinnert, das ist ja immer diese Metrik, die man im Justizministerium halt hat, dass zu wenig gelöscht werden würde. Dass wir jetzt ein Underblocking haben, weil Jugendschutznet so und so viele Sachen irgendwie angemeckert hat, aber Facebook das nicht entfernen wollte. Aber komm, weißt du, das mit dem Jugendschutz, es gibt doch die Domain .kids, also KIDS, wurde doch von ICANN eingeführt als neue Domainänderung. Dann sollte man halt den Eltern erklären, wie man auf dem Handy das einrichtet, dass sie halt nur .kids, halt .kids aufrufen können und gut ist und der Rest hat ein normales Internet. Ich verstehe nicht, wieso man für den Rest der Bevölkerung den Standard von Kindern auferlegen sollte. Also warum? Ich keine Ahnung, ich bin frustriert. Die Katha frustriert. Ja, und Internetsperren, das gab es ja schon mal. Das wurde 2011 wieder kassiert. Das hat sich nicht mal die Union getraut zuzusetzen. Und damit sehen wir auch beim Thema Erschaffung von Zensurinfrastruktur, hat die AfD erfolgreich die Union rechts überholt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber was will man auch von einer Partei erwarten? Das fordert, ne? Ist das die ganze Partei? Bei der ein führendes Vorstandsmitglied die Rechte von Internetnutzern mit Füßen tritt. Vereine, an denen die Familie von Storch beteiligt ist, betreiben mehrere Petitionsplattformen mit Hunderttausenden von Nutzern. Darauf bin ich bei einer Recherche rein zufällig gestoßen. Und als ich in der Datenschutzerklärung nachschauen wollte, wie die eigentlich so arbeiten, kam die erste Überraschung. Ja, ein Verein hatte dann mal gar keine. Das sind ja auch nur ein paar hunderttausend Nutzer. Ich meine, soll sich ja keiner anstellen. Und die anderen waren alle mangelhaft. Ja, aber der eigentliche Kracher kam, als ich den Newsletter eines der Vereine abonnierte. Dann bekam ich auch prompt eine Mail. Die war leider nur von einem ganz anderen Verein als dem, den ich die Einwilligung gegeben habe zum Newsletter. Ja, und dass da eine illegale Datenweitergabe vorliegt. Dieser Verdacht liegt bei solchen Sachen sehr nah. Ja, und das habe ich dann der Berliner Datenschutzbeauftragten gemeldet, die nun seit einem Jahr an dem Fall dran ist. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die intensive Prüfung, die auch sehr viel Arbeit gemacht hat, vor allem durch die Verzögerung der Vereine. Warte. Kata wirft der AfD vor, Spam zu verursachen. Und dass die E-Mail-Adresse weitergegeben worden ist. Und deswegen ist die AfD böse. Naja, datenschutztechnisch, wenn du deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner Daten halt nur an den einen Verein gibst, kann das ja nicht sein, dass dich dann ein anderer anschreibt. Das heißt, die haben die Daten halt weitergegeben. Und das sollten sie im Prinzip nicht. Natürlich ist es assi, aber ich, also das ist jetzt ihre Smoking Gun, so, wow, so, ich, keine Ahnung. Also, da habe ich beim Naturschutzbund auch schon meine Scherzchen gehabt, so, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, also, aber ja. Und mein Fazit im Hinblick auf die AfD ist, wer selbst mit den Daten von Hunderttausenden von Bürgerinnen und Bürgern derart nachlässig umgeht, der hat jede, aber auch wirklich jede Glaubwürdigkeit beim Datenschutz verspielt. Ja, wirklich erstaunlich finde ich ja nach wie vor, dass die AfD sich überall als Partei des kleinen Mannes inszeniert. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, die neue Spitzenkandidatin Alice Weidel war einst für Goldman Sachs tätig. Die setzen sich ja besonders für die sozial Schwachen ein. Und ich weiß nicht, also mir kommt die AfD überhaupt nicht wie eine Partei des kleinen Mannes vor, jetzt mal so rein als Laie von außen. Das sind für mich alles irgendwelche komischen Anzugträger, wahrscheinlich Versicherungskaufleute, Juristen, Lehrer und sowas. Und kleiner aber Mann sehe ich da eigentlich nicht. Lehrer weiß ich noch nicht mal. Also Lehrer habe ich jetzt eigentlich noch nicht gehört. Obwohl ich glaube, es gab auch schon einen Schulleiter oder so. Der Höcke ist doch Lehrer. Ja, stimmt, das mag sein. Aber das ist ja auch eigentlich auch so Parteienstandard. Ne? Also viele Politiker sind entweder Juristen oder Lehrer. Aber auch die AfD ist ja eher eine wirtschaftsfreundliche Partei in meinen Augen und weniger so eine sozialdemokratisch orientierte Partei. Die haben wir ja im Moment gar nicht. Ja, aha. Euch nicht wissen, Ihr Doktorvater an der Uni Bayreuth, der Gesundheitsökonom Professor Dr. Oberender, gehört. Ja, ist mir noch eingefallen, was ich dazu sagen wollte, und zwar Goldman Sachs. Ne? Also, da hatte Obama ja in seinem ersten Stab auch reichlich Leute von Goldman Sachs. So viel zu dem Thema. Also, das nach der ganzen, das war direkt nach der 2008 hier Wirtschaftskrise und so. Und wenn du dir überlegst, wie viele Ministerien und so sich inzwischen von solchen Heuschrecken beraten lassen, statt irgendwie ihre eigenen Leute dafür einzusetzen, wie das früher war. Heute zu den Unterstützern der ersten Stunde der Wahlalternative 2013, was sozusagen ein AfD-Vorläufer war. Und er plädierte dafür, auch öffentlich im Interview, dass Hartz-IV-Empfänger zur Verbesserung ihrer Finanzen ihre Organe verkaufen dürfen sollten. Yay! Ja, interessanter Sozialplan, ne? Also, ihr Doktorvater, dem sein Hund, hat mal irgendwann die Organe von irgendwem gefressen. So viel habe ich verstanden. Ja. Und Alice Weidel sagte der FAZ, als sie den Namen ihres Profs auf der Unterstützerliste las, habe sie gewusst, hier bist du richtig. Ja, und bei der AfD wird ja über so gut wie alles gestritten. Das habe ich wohl festgestellt bei der Lektüre vieler Parteien und der Ansicht viel zu vieler Parteitage. Das war beim Piraten auch so. Aber bei allem sind sie sich einig, und zwar die Abschaffung der Erbschaftssteuer und das flächendeckend. Und dabei zahlen Kinder beim Tod ihrer Eltern in Deutschland. Partei des kleinen Mannes, ne? Aber die Erbschaftssteuer abschaffen. Ja, deswegen sagt sie das ja jetzt, um quasi damit diesen angeblichen Mythos, den es bei manchen Leuten angeblich gibt, halt eben entgegenzuwirken. Aber da, für die Erbschaftssteuer abschaffen, dafür kann man doch auch die Grünen wählen. Oder die SPD oder die CDU. Ich, keine Ahnung. Ich bin jetzt, ich weiß es, ich brauche jetzt nicht die AfD, um Erbschaftssteuervergünstigung zu bekommen. Also wirklich gar nicht. Ja, also, das ist auch schon ewig so ein Thema, ja. Ich wundere das auch, dass sie noch nicht diesen Trick gemacht haben aus Amerika und das Ding einfach in Todessteuer umbenannt haben. Ja. Weil da haben die ja irgendwie so eine Kampagne gefahren, wo sie gemeint haben, Death Tax, it's the Death Tax. Und dann lauter Leute irgendwie gemeint haben, oh mein Gott, der Staat will mich besteuern, wenn ich sterbe. Ja, und das hat es dann halt echt gebracht, weil, ja. Aber das ist schon wahr, das ist natürlich die reine Klientelpolitik so. Also die meisten Leute, die ich kenne, inklusive mich selber, haben jetzt nicht so viel zum Vererben. Und schon gar nicht steuerpflichtig, wenn das wirklich so ist, wie Frau Nukun da gleich meint, dass es irgendwie bei 500.000 losgeht oder so. Erst Erbschaftssteuer ab einer Erbschaftssumme von 400.000 Euro und beim Ehepartner ist es 500.000. Das bedeutet, Forderungen wie diese sind auf jeden Fall nicht so sozial, sondern eher Politik für die oberen 10%. Ja, aber wenn ja, in dem Zusammenhang heißt es auch übrigens häufig, dass das ja so die Familienbetriebe so sehr schädigen würde. Ja, also, wenn du irgendwie dann eine Firma vererbt kriegst. Ja. Aber dafür gibt es doch schon Erleichterungen und so. Also da, gerade in dem Bereich gibt es doch irgendwie schon, wenn du die Firma hältst, dass du dann irgendwie Erleichterungen kriegst. Aber zum Teil ist es ja schon aus, also der überwiegende Anteil der Firmen ist ja eigentlich immer verschuldet. Also ich keine Ahnung. Also ja, ich meine, es wäre schon schade, wenn eine Firma halt zumachen muss, weil man es nicht weiter vererben kann. Also, aber ich weiß halt auch nicht. Also, wie gesagt, dafür braucht man die AfD nicht. Also, um das zu machen oder nicht zu machen. Also, keine Ahnung. Wenn ich mir AfD-Programme durchlese, dann will ich ja auch so ein bisschen wissen, wie geht es mit meiner Zukunft hier in Deutschland weiter. Und übrigens, der Landesverband Sachsen fordert Bürgerarbeit für arbeitslose Migranten nach dem Vorbild von 1-Euro-Jobs. Ja, nicht Ausländer, nicht Asylbewerber, nein, Migranten. Und Migranten, das wären eben nach meiner Auslegung auch Leute wie ich. Und Bürgerarbeit betrifft ja Bürger, Staatsbürger, also du bist EU-Bürgerin, Katharinchen. Das betrifft also nicht dich, weil da gibt es ganz klare Regeln. Oh Gott, immer das Getue. Und da muss man sich doch im Mittelpunkt stellen, obwohl man das Problem gar nicht hat. Super, so sieht Narzissmus aus. Naja, keine Ahnung, wie das dann später mal ausgelegt wird. Das ist ja eh alles. Und also, sorry, aber Sozialleistung abhängig von Herkunft. Wenn du kennst, so finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also wenn du jetzt aus einem anderen Land kommst und hier dich einarbeitest für 10 Jahre und dann was rausbekommst, ja klar, gerne. Aber du kannst nicht einfach nach einem halben Jahr hierher kommen und dann versuchen, aber der Witz ist aber, dass es dazu ja dieses komische Urteil gab aus Karlsruhe, dass die ja ein Recht darauf haben. Ja, was vollkommener Schwachsinn ist. Innerhalb der EU führt es zu Bevölkerungsströmen, die man gar nicht braucht. Also also natürlich sollst du dein Recht haben, die Sozialleistung zu erarbeiten, durch lange hier arbeiten. Aber du kannst doch nicht einfach herkommen und sagen, jetzt gib mal her. Also, ja, eben, das ist auf jeden Fall eine Gefahr halt eben für den Sozialstaat. Ja, also das funktioniert so nicht. So tust du ja den anderen EU-Ländern die Leute abgraben, die dann dort im Arbeitsmarkt auch wiederum fehlen. Also ja, aber hier auch gar nicht in den Arbeitsmarkt finden, das ist ja Quatsch. Ja, also weißt du, wo du dann Leute entwurzelst, um denen dann, die du dann nur in Programme steckst, damit sie was zu tun haben, damit sie dann das 8. Bewerbertraining machen und trotzdem hier keinen Job fehlen, weil sie nie hätten hierher kommen sollen. Das ist halt, ja, sorry, du brauchst halt einen Job, um hier zu sein. Ja, ja, so wie jeder andere. Ja, also, aber auf der anderen Seite, man darf es natürlich schon nicht so herstellen, als ob es das nie geben würde. Also ich habe auch diverse Kollegen aus Spanien oder so schon gehabt und also es ist schon so, dass es auch innerhalb von Europa Migrationen gibt, wo die Leute ganz normal arbeiten können. Aber das Ding ist halt auch, wenn sie es nicht hinkriegen, dann müssen sie halt eben im Regelfall dann auch wieder in ihr Land zurückziehen und nicht quasi dann Sozialleistungen beziehen in Deutschland, das kann es halt nicht sein. Ja. Ich zweifle, dass es derzeit rechtlich machbar ist, denn bisher ist es nicht zulässig, dass das Jobcenter einen Ahnennachweis anfordert. Ich weiß nicht, ob es das früher mal gab in der deutschen Geschichte, kann sein, da kenne ich mich nicht aus. Im Zweifel denke ich dann eher so nie wieder. Ja, aber da könnte man ja sagen, ja gut, da hast du jetzt was überinterpretiert, das war sicher ein sprachliches Versehen, das werden die schon nicht so gemeint haben, die meinten schon Ausländer, ne? Was aber auch schlimm genug wäre. Aber der folgende Redebeitrag vom letzten AfD-Bundesparteitag in Köln weist darauf hin, dass es wahrscheinlich ganz genau so gemeint gewesen sein könnte. Bitte? Also ich finde das prinzipiell sehr gut. Würde mich allerdings freuen, wenn die Antragsteller zumindest bereit wären, da eine Einschiebung vorzunehmen. Ich habe eigentlich keine Lust, muslimischen Großfamilien ihr Wohneigentum zu fördern. Vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund sollten wir das doch auch, sollen auch einkommensschwache deutsche Familien eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Und ich würde mich also freuen, wenn das die Antragsteller entsprechend den Mut da auch zur Wahrheit hätten, das zu übernehmen. Ansonsten ist dem natürlich zuzustimmen. Nur halt nicht für türkische Großfamilien. Ja, und alle klatschen. Ne? Aber ich würde das Interessante kommt jetzt. Änderungsantrag, das würde ich direkt antworten wollen. Alle klatschen. Bitte? Wir haben im BFA 4 genau über diese Thematik gesprochen und wir sind vor dem Dilemma gescheitert, eine Unterscheidung rechtsstaatlicher und demokratischer Grundlage, vor allem auch rechtlicher Grundlage zu unternehmen zwischen Staatsbürgern türkischer oder anderer ausländischer Abstammung und Staatsbürgern deutscher Abstammung. Das schaffen wir jedenfalls nicht als Familienausschuss, deswegen haben wir hier ganz bewusst keine Diskriminierung vorgenommen. Tja, ja, scheiße was, ne? Also, das muss man halt auch ganz klar mal sagen. Das ist halt so das Ding, ne? Du kannst nicht Leute unterschiedlich behandeln. Das ist schon illegal, auch wenn man es teilweise nicht so richtig glauben mag, auch von vielen Initiativen aus dem linken Spektrum heraus. Ja, aber eigentlich ist es doch genau der richtige Vorgang. Weiß jetzt gar nicht, warum Sie uns das als Negativbeispiel so sehr. Klar, der Inhalt, das sind halt Leute, die irgendwie. Ja, keine Ahnung. Die leben halt so in ihrer Traumwelt und denken sich so von wegen, ja, hier, wir brauchen ja mehr Kinder und so weiter und so fort. Und wofür, weiß keiner, aber wir brauchen die halt. Und das ist ja ganz wichtig, dass fremde Leute halt eben das richtige Familienbild haben. Und ja, aber dann natürlich nicht die Leute, die wir nicht mögen, so, die natürlich nicht. Ja. Ja, krass, ne? Fassen wir also zusammen, am liebsten würden einige AfD-Mitglieder Sozialpolitik per Herkunft oder Religion Nachweis einführen. Und wenn Leute sich ans Mikrofon stellen und Geschlechterpolitik. An allen Ecken und Enden, das ist genau der gleiche Kram. Ihr wollt an allen Ecken und Enden, wollt ihr gucken, was die Leute zwischen den Beinen baumeln haben oder was sie irgendwie in ihrem Kopf denken, was sie zwischen den Beinen baumeln haben und so ein Kram und dann daraufhin alles ausrichten. Das ist kein bisschen weniger widerlich. Und das ist schon lange gang und gäbe. Und nicht erst irgendwie eventuell, wenn diese Partei irgendwie mal an die Macht kommt oder so, sondern das haben wir schon. Fordern nach Religion oder Herkunft soziale Leistungen nicht zu bewilligen, dann klatscht der Saal. Und im Übrigen, nach diesem Argument ist der Antrag auch nicht durchgekommen. Ja, aber auch für geborene Deutsche, wie hier einige der Anwesenden vielleicht sind, also mit Herkunftsnachweis in die dritte Generation, gibt es sicher einige Überraschungen, beispielsweise aus dem NRW-Landesverband der AfD. Die sprechen sich nämlich für fallweise dafür aus, fallweise Hartz-IV-Empfänger zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Ja. Zitat. 1-Euro-Jobs, schon mal von gehört. Neben dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit gibt dies den Betroffenen ein Stück Würde zurück, da sie sich als produktiver Teil der Gemeinschaft verstehen können und festigt ebenso das Solidaritätsprinzip gegenüber den Steuerzahlern. Ja, also ja, was die AfD, also NRW will, ich weiß sind nicht. Quasi... Also, es ist halt so, dass Arbeiten auch identitätsstiftend ist und dass, wenn du Hartz IV hast, das eine große Belastung für dich auch das einfach darstellen, dass du einfach in keinen Job reinfindest. Und wenn du dann zum Beispiel einen Wald, einen Müll aufsammeln kannst oder so, dann hast du was, was du geschafft hast. Das ist auch gut für die Leute. Also ich sehe darin jetzt per se jetzt erstmal nichts Furchtbares an sich. Also, am Tag davor war ja eine berühmte AfD-Politikerin auf der Republika und hat gesagt, Arbeit stiftet Würde und Sinn. Das war die Frau Nahles. Ja, und außerdem, also, also zum einen klingt es natürlich schon so ein bisschen so wie Sozialstunden aufbrummen den Leuten, aber auf der anderen Seite, wenn die Alternative irgendwie wäre, die Leute arbeiten irgendwie in der Wirtschaft ohne Geld, dann ist mir das immer noch lieber, die Leute sammeln Müll auf. Weil, ja, und wie gesagt, 1-Euro-Jobs gibt es doch schon, das ist doch schon genau das. Ja, aber die meint jetzt also halt da eben, dass sie dann da gar kein Geld mehr für kriegen oder so. Das liest sie da jetzt gleich raus. Zwangsarbeit wird schwierig. Ja, weil das ist ja gerade halt eben die Gefahr. Also halt eben so die Leute dazu zu verpflichten, dass sie für ein Apfel und ein Ei irgendwie alles irgendwie machen, wo sich dann andere Leute daran bereichern können. Das du meinst, wie es heute unmöglich. Ist. Ja, genau, ja. So wie mit Amazon im Versandcenter, wo du dann die Leute aus der Arbeitslosigkeit rausholst und dann ein Jahr in Training nimmst und ja das vom Staat bezahlen lässt, weil du sagst, die kann ich sonst nicht einstellen und dann gehen sie wieder ein halbes Jahr arbeitslos und dann kommt Amazon wieder. Also so machen das ja Großunternehmen, machen das ja ganz gerne so, dass sie diese Arbeitseingliederungsmaßnahmen einfach als indirekte Subvention vom Staat betrachten. Also. Ja, das ist halt bei solchen Aufbauten halt immer das Problem. Ne? Also überall, wo ich irgendwie einen fördere, aus guten Gründen, gibt es halt auch genug Leute, die sich irgendwie die Hände reiben und sich denken, das kann ich mir zunutze machen. Das ist halt leider so. Ja, und außerdem übst du halt noch einen ganz anderen Druck auf den Arbeitnehmer aus, wenn er ständig von Arbeitslosigkeit wieder bedroht ist. Kannst du auch weniger zahlen. Ja gut, im Prinzip ist jeder ständig von Arbeitslosigkeit wieder bedroht. Kann alles Mögliche schief gehen. Die Firma absaufen. Ja, klar. Und wenn sich dein Chef entscheidet, dass du keine Zukunft mehr in dem Unternehmen hast, dann hast du auch keine mehr. Also quasi 1-Euro-Jobs ohne den 1 Euro. Total sozial, ne? Ja, und es soll Leute geben, die würden das Zwangsarbeit nennen, aber aus rechtlichen Gründen würde ich das natürlich nie sagen. Ja, kommen wir nun zum Familienbild der AfD. Familie besteht für die AfD zunächst einmal aus Vater, Mutter, Kindern. Alles andere ist abnormal. Und in Baden-Württemberg heißt es sogar im Wahlprogramm, Zitat, die AfD will auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einwirken und auch im Bildungsbereich Anstrengungen unternehmen, damit Ehe und Familie positiv dargestellt werden. Ja, jetzt haben wir das Gleiche, um irgendwie gegen Rollenbilder vorzugehen und, keine Ahnung, dafür zu sorgen, dass Mädchen irgendwie eine gute Aussicht irgendwie haben auf die Zukunft und Selbstvertrauen und so ein Zeug. Ja, also wir machen doch genau dasselbe derzeit aktiv mit den Rundfunkanstalten, siehe Funk, halt von der linken Seite aufgerollt. Also wirklich eins zu eins dasselbe, nur halt auf der anderen Seite des Flügels. Ich weiß jetzt nicht, wie mich das jetzt schocken soll. So, ich keine Ahnung. Oder ersetze Ehe und Familie durch Vielfalt. Ja, wir haben doch gerade letztens drüber gesprochen, dass es inzwischen diesen Werbeclip aus dem Rezeptbuch gibt mit einem Schwulen, einem lesbischen Pärchen, einem Schwarzen und einer Chinesin und dann irgendwo vielleicht auch mal zwei Weiße dazwischen, aber ja, das ist genau das Gleiche in Grün. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Das würde nämlich nicht nur das Ende von Tatort und Lindenstraße bedeuten, sondern auch das Ende für neutrale Berichterstattung jeglicher Art über Familie oder Probleme in Familien. Ja, Eheprobleme, Scheidung, das wäre alles zu negativ. Warte. Das heißt, dass sie geistig zugänglich zu dem Argument ist, dass wenn man den öffentlichen Rechtlichen vorschreiben möchte, was sie denn genau positiv darzustellen haben, dass es der Objektivität abträglich ist. Gleichzeitig haben wir aber auch auf EU, Bundesebene, Länderebene Papiere, die alle danach schreien, dass man gendergerechte Sprache und Genderkram überall in den Medien drin haben soll. Und da bis in die Privathaushalte eben. Ja, und Privatleben. Und da bei dem SPD. Und da tut es in ihrem Gehirn nicht irgendwie so auch aufblinken, so, oh mein Gott, vielleicht ist das schlecht, wenn man den Medien vorschreiben will, was sie denn zu berichten haben. Also, ja. Na, du weißt doch, Abel, Splitter, Balke, Auge des Feindes und so. Und vor allem Berichterstattung über Familien finde ich auch ganz interessant, diese Wortschöpfung, also Berichterstattung über Familien. Wer bestattet vielleicht hier irgendwie die Gala oder so? Die machen vielleicht Berichterstattung über royale Familien oder so und die Probleme, die wir haben. Und außerdem wer denkt denn schon, irgendwie, wenn er verknallt ist oder so, dass das mal in Scheidung endet und die ganzen Sachen, die irgendwie los sind in Familien oder irgend so ein Kram. Es denkt doch jeder immer, dass das die anderen sind und man selber solche Probleme nicht kriegen wird. Oder nicht? Ja. Da kann doch noch so viel... Ich meine, also es ist ja auch so, sie geht jetzt hier auf Berichterstattung, das ist doch auch Quatsch. Ich meine, wir sagen ja auch, wir möchten niemanden unter Generalverdacht stellen und so, aber wenn der Typ halt irgendwie einen syrischen oder libyschen Hintergrund hatte, der in Manchester die Leute in die Luft gesprengt hat, dann berichten wir das auch, weil es die Wahrheit ist. Also auch wenn wir eigentlich versuchen, Einwanderer positiv darzustellen. Ja, genau, das ist auch also noch so. Quatsch zu behaupten, dass das ja dann gleich so einer... Ja, dann werden die alle gleichgestaltet und es darf nichts Negatives mehr über Familien gesagt werden. Ja, weil das haben wir ja bei uns im Pressekodex stehen, dass quasi die Herkunft von den Leuten nicht erwähnt werden soll im Regelfall, nur wenn es wichtig ist. Ja, wenn es zur Verständnis der Tat notwendig ist. Also. Ist doch bei einem Libyer, der sich in einem Konzert in die Luft sprengt, schon durchaus gegeben. Ja. Ja, aber das. Ja, das ist natürlich. Es wird natürlich so ausgelegt, dass man dann sagt: So, ja, das ist ja gar nicht wichtig. Das waren einfach nur Arschlöcher und du kennst auch diese ganzen Sprüche. Telefonstreich. So viel zum Thema AfD und Meinungsfreiheit. Ja, und im brandneuen Grundsatzprogramm der AfD heißt es über die Familienpolitik sogar, die zunehmende Übernahme der Erziehungsaufgabe durch staatliche Institutionen wie Krippen und Ganztagsschulen, die Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Projekts und die generelle Betonung der Individualität untergraben die Familie als wertegebende gesellschaftliche Grundeinheit. Oh, ich kann mal was unterschreiben von der AfD, so wie es im Programm steht. Also ich nicht. Ich absolut nicht. Also schon gerade, wenn sie sich darüber aufregen, dass Individualität gefördert wird, das ist halt auch so ein Ding. Also du hast doch jede Möglichkeit, dich irgendwo anzuschließen, in irgendeinem Sportverein oder was da gar nicht was. Du kannst doch alle Nase lang auf Kumpel machen mit aller Welt, wenn du das willst. Ja, aber wenn du halt, also Individualität, ich glaube, die verstehen da was anderes drunter, weil dieses, ich meine halt damit dieses ich, das wäre für mich dieser Auswuchs dieser Individualität, dass jedem erklärt wird, er kann ein Rockstar sein oder ja, irgendwie was, anstatt dass halt den Leuten auch mal Grenzen aufgezeigt werden. Ja, ich weiß ja, die nicht. Grenzen, die lernen sie dann schon früh genug. Also. Aber das Schulsystem hat sowieso seine Probleme. Also, dass mittlerweile 50% von dem Jahrgang Abitur haben, ist halt lächerlich. Ja. Dann ist der Abschluss halt nichts mehr wert. Also, wir haben doch letztens drüber gesprochen, dass sie sogar Smartphones zulassen wollen für Prüfungen. Also, ja, das ist gut richtig, aber ich sage mal so, ich bin auch definitiv auch mittlerweile der Meinung, dass halt eben diese Vorstellung, die wir in Deutschland halt haben, von wegen so, ja, der Staat kriegt halt die Kinder alle und darf denen dann beibringen, was irgendwie richtig ist, die hat halt auch seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Also, du hast dann halt schon auf der einen Seite halt diesen ganzen Bullshit auch irgendwie, den irgendwelche Politiker meinen, der wichtig ist und sowas, das ist in Amerika dann halt nicht das Problem, wo du dann einfach deine Kinder aus der Schule nehmen kannst und denen beibringen kannst, was du für richtig hältst. Ne? Und ja, aber das haben sie doch auch angeprangert im Endeffekt. Ja, das ist richtig, ja. Ja, ich will das ja auch nur so ein bisschen relativieren halt, dass ich das auf jeden Fall nicht alles unterschreiben kann, aber auch auf jeden Fall nicht alles für Quatsch halte, aber da ist schon auch viel Quatsch dabei und deswegen ich halte das auch bis heute nicht für erwiesen, dass das jetzt alles so furchtbar ist, wenn man den Leuten irgendwie gut zuredet oder so und denen irgendwie das Gefühl gibt, was Besonderes zu sein oder so ein Kram. Wenn nicht dieser ganze Apparat dahinter dabei wäre, der dann diese Leute alle noch in ihrer Opferrolle da irgendwie aufgehen lässt oder so. Zumal das ja auch mit Individualität eigentlich nicht viel zu tun hat. So dieses von wegen, ja, jetzt sind wir ja alle Gruppenopfer wegen der historischen Unterdrückung oder irgend so ein Kram. Ja. Schulen seien schlecht für Familien. Und dabei erzählt Frauke Petri in einem Interview mit Jung und Naiv noch stolz, dass sie schon 7 Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter weiter promoviert hat und ihre Tochter in die Studentenwerkskrippe gegeben hat. Ja, also wie sagt man so schön? Alle sind gleich, aber einige sind eben gleicher auch bei der AfD. Und das gilt. Hast du gerade Studentenwerk gesagt und nicht Studenten und Studentinnen oder Studierendenwerk? Studierendenwerk. Vor allem für Frauke Petri und ihren neuen Mann, den Chef der AfD NRW. Und ich bin wirklich gespannt, wer von beiden die nächsten 3 Jahre nach der Geburt des gemeinsamen Kindes zu Hause und nicht im Landtag oder Bundestag bleiben wird, um dem eigenen Leitbild zu entsprechen, was man ja schließlich Millionen anderer Menschen einfach aufdrücken möchte. Das ist auch absoluter Standard für diese ganzen Karrierepolitiker. Ich sage nur Ursula von der Leyen. Was glaubt ihr, wie viel von ihren Kindern die selber aufgezogen hat? Ich weiß auch gar nicht, wie hoch ist der Anteil in der Bevölkerung, die einen Doktortitel haben? Also, es tut mir leid, damit bist du ja schon nicht mehr Standard in der Bevölkerung. Ja, also, per Definition bist du dann halt jemand, der klug ist und dann verdienst du mehr und dann tust du Leute einstellen, die sich um deinen Ball kümmern. Also, ich finde schon einfach nur, wenn ich höre, Doktortitel, ja, keine Ahnung, was hat es jetzt mit dem Doktortitel? Das gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ne? Also, das ist ja auch in der Geschichte schon ewig so gewesen, dass es irgendwelche Ammen gab und so, die sich um die Kinder gekümmert haben. Bei reichen Familien und so. Ja, und dass Frauke Petri geschieden ist, daran stört sich heutzutage keiner. Wohl keiner, naja, wenn da nicht die AfD wäre. Denn dass 1/3 der Ehen in Deutschland geschieden wären, ist für die AfD Baden-Württemberg laut Wahlprogramm, Zitat, nicht akzeptabel. Ich finde das auch nicht gut. Also ich fände das gut, dass, wenn die Zahl niedriger wäre, weil alle Leute, die ich kenne, die alleinerziehend mit einem alleinerziehenden Elternteil aufgewachsen sind, da hast du Spuren davon gesehen, was das mit dem Kind gemacht hat. Ich kann verstehen, dass es Eheschließungen gibt, die nicht so gut gelaufen sind, dass es persönliche Gründe hat, was auch immer, dass es manchmal auch gute Gründe gibt, das dann alleine zu machen, aber ich finde die Zahl an sich viel zu hoch. Also ich sehe das als großes gesellschaftliches Problem, was die Leute unnötig ruiniert. Also ja, zumal du ja unverheiratet zusammenleben kannst in unserer Zeit. Ja, also und ich meine das nicht böse. Ich sage einfach nur, da kommt halt ein Kind raus, was halt einfach mit ein paar Sachen Probleme hat. Also ja, also ich weiß nicht. Also einfach statistisch, alles ist höher. Drogenabhängigkeit, psychische Krankheiten, Selbstmord, Depression, weißt du, alles, was irgendwie nicht so gut ist, dass du lange Zeit arbeitslos bist, dass du Unfälle hast, alles, was irgendwie so gesellschaftlich viel kostet, einen Menschen wieder herzurichten, ist erhöht, wenn du halt aus einem alleinerziehenden Haushalt kommst. Und ich halte das halt für nicht gut. Da muss man sich dann überlegen, wie Ehen besser geschlossen werden oder besseres Counseling, Psychologen, die helfen, aber was auch immer. Aber gut ist die Zahl nicht. Also, ja. Ja, und vor allem darf man auch gar nicht vergessen, wie viel Kohle da verbrannt wird. Ja. Dafür, dass Juristen in der Gegend rumstehen und palavern und wie viele Kinder dann noch geschunden werden, weil sie in dem ganzen Gehäggel halt als Pfand eingesetzt werden, mit dem dann hier irgendwie versucht wird, den anderen auszustechen. Ah, ich habe so viele Scheidungen inzwischen miterlebt. Ich bin echt froh, dass ich unverheiratet bin. Beim Thema Alleinerziehende fiel das Urteil beim letzten Bundesparteitag in Köln dementsprechend auch sehr hart aus. Und das hat mich, also dieser Antrag hat mich wirklich, wirklich geschockt. Der Parteitag hat einem Antrag zugestimmt, der wie folgt lautet, Zitat, eine Differenzierung, ob diese Lebenssituation schicksalshaft durch Selbstverschulden oder aufgrund eigener Entscheidungen zustande gekommen ist, findet nicht statt. Die Entscheidung für die Lebensform alleinerziehend ist Privatsache. Für eine daraus resultierende Bedürftigkeit haftet jedoch die Solidargemeinschaft. Und dann kommen noch so ein paar andere Sachen in dem Stil und am Ende heißt es, der Vorteil einer besonderen Unterstützung durch die Solidargemeinschaft sollte nur denjenigen Alleinerziehenden gewährt werden, die den anderen Elternteil nicht aus der Teilhabe an der Erziehungsverantwortung und praktischen Erziehungsleistung hinausdrängen. Ja, das hat sie geschockt. Aber das finde ich durchaus richtig. Also. Ja. Würde ich auch sagen, stimme ich zu, AfD. Aber trotzdem. Ja, und das könnte man auch Erpressung nennen. Denn wenn man das Geld, die Unterstützung für Alleinerziehende, dann kürzen kann, wenn es Umgangsstreitigkeiten gibt, dann hat der Partner ohne Sorgerecht einen richtig, richtig langen Hebel. Und das ist meistens der Mann. Ach du Scheiße, einen richtig, richtig langen Hebel und es ist meistens der Mann. Das heißt, beide hätten dann einen richtig, richtig langen Hebel. Ja. Oh, das wäre aber nicht gerecht. Oh doch, das wäre gerecht, Moment. Ja, das wäre definitiv gerecht, ja. Weil jetzt ist es nämlich genauso, wie sie das ja jetzt so hinstellt, so nach dem Motto, dass das ja irgendwie Hilfe ist, die man da kriegt. Aber das ist Unterhaltsvorschuss, nennt sich das. Der wird zurückgezahlt und der wird dann nicht von den Frauen zurückgezahlt, in der Regel. Wenn es mal nicht so abläuft, wie es soll. Die zuerst unter einer Leistungskürzung bei solchen Dingen leiden werden, sind die Kinder. Leistung, ja. Und so viel zum Thema Familienpolitik der AfD. Aber man muss ja auch sagen, den Antrag fand. Das ist ja keine Familienpolitik, ist alleinerziehende Politik. Nicht alle gut auf dem Parteitag. Ich frage mich, ob die Katharina ein Kind hat oder nee, nicht. Hat sie nicht, ne. Also, weil ich weiß nicht. Ich finde, dann ist es schwerer, da ihren Worten auch mehr Gewicht abzuringen. Also, ja, ich bekomme doch gleich noch was noch Wilderes. Diese Dame hier. Eine Gegenrede, bitte. Also ich bitte, den Antrag abzulehnen. Der Antrag unterstellt wirklich ein beleidigendes Frauenbild, als würden Frauen es darauf anlegen, alleinerziehend zu sein. Ja, gibt es auf jeden Fall solche Frauen. Also ich kenne keine Frau, die sich bewusst dafür entscheidet, eine Familie ohne einen Mann führen zu wollen. Kann ich dir welche vorstellen. Meist ist es so, dass Alleinerziehende auch noch finanziell am Existenzminimum leben und ihre Kinder und gezwungen sind, ihre Kinder auch in Fremdbetreuung zu geben. Und das wollen wir hiermit fördern. Also ich denke, wir sollten den Antrag ablehnen. Zwungen, wieso? Wir müssen doch nicht in Fremdbetreuung geben. Können sie auch den Mann geben? Kann der dich auch betreuen? Ja. Und weiterhin auch diese, die Alleinerziehenden unterstützen, die wirklich dann ihre Kinder alleine ziehen müssen. Ja, was? Vielen Dank. Und spannende die Fürrede, Gegenrede. Bitte. Ja, diese Argumentation habe ich von einer Feministin bereits im BFA ausführlich gehört. Sie war auch nicht belehrbar. Ja, danke an dieser Stelle nochmal an alle nicht belehrbaren Feministinnen und Feministen. Wir brauchen euch. Schade, dass sie da weggeschnitten hat. Ich hätte den Satz ganz gerne im Ganzen gehört. Das kommt immer scheiße, wenn man merkt, dass der Satz in der Mitte abgeschnitten wurde. Das hätte ich jetzt gerne noch weitergehört. Außerdem, ja, er hätte das schon ausgeführt, was er damit meint, dass sie nicht belehrbar war. Ja, denke ich mal auch. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, also tut mir leid, solche Leute gibt es auf jeden Fall und es gibt auch genug Feministinnen, also ich meine, wir lesen hier praktisch ständig irgendwelche Artikel von irgendwelchen Leuten, oder ich sag nur Red Pill, in dem Film gibt es ja auch ein Beispiel für den einen Mann, der da sogar quasi Vorträge drüber gehalten hat, über dass Frauen halt eben so Scheidungen dann herbeiführen und dann mit dem Kind irgendwie abhauen und wie die das machen und so, und dann hat seine Frau das quasi genauso mit ihm gemacht. Ja. Und das war ja dann sogar so verrücktes Zeug, dass die ihn immer fett gefressen hat und er dann mit dem Kind immer laufen gegangen ist und so und dann das gewogen hat, dass es bei ihm halt immer leichter geworden ist und immer wieder dicker zurückgekommen ist und dann quasi das Gericht ihm untersagt hat, dass er das Kind weiter wiegen darf, anstatt der Mutter zu untersagen, das Kind mit ungesundem Essen voll zu stopfen. Und lauter so solche Verrücktheiten, die das Leben da bereithält, aber naja. Das ist halt Blue Pill hier. Und sich hinstellen und provokativen Scheiß machen, ist ja eigentlich auch eher so ein Tool der Linken. Also dann aufzustehen und rumzubrüllen oder halt, also ich verstehe nicht, warum so ein harmloser Spruch von dem alten Herrn jetzt auf einmal, aber wahrscheinlich, weil es eine Frau war. Ja, was gegen Feministinnen zu sagen, ist natürlich auf der Republika so das ultimative Ding. Ne? Damit kannst du natürlich Virtue signalen. Das ist wie wenn du auf dem Kirchentag Jesus verleugnest. Das kannst du halt nicht machen. Du brauchst ja deine Glaubensbekenntnisse. Genau. In der Kirche der Big Vagina. Genau. Wir glauben an die Gutheit der Frauen und dass sie es nie im Leben tun würden, zu sagen, wir möchten unsere Kinder alleine aufziehen. Wir haben keinen Bock auf den Typen, der kann Geld rüberreichen und es reicht dann. Ich meine, ein Kumpel. Ja, was meinst du noch? Am Bekannten von mir ist das passiert. Also verheiratet, Kind, Kind, Monat alt, Frau zieht aus, lässt sich scheiden, geht dann studieren, bringt das Kind zu ihren Eltern und er zahlt jetzt allen. Er zahlt ihr Geld zum Studieren und er zahlt Unterhalt fürs Kind und verdient halt am Ende vom Monat gar nichts mehr. Also. Ja, ist perfekt, würde ich sagen. Ja. Da gibt es ja überhaupt nichts dran auszusetzen. Hat er sein Drecksprivileg. Ja. Und alle klatschen. Ja, und die deutliche Mehrheit der Parteitagsteilnehmer, das hat man nicht so gut gehört, weil hier im Raum ein Raunen durch den Saal ging, die haben geklatscht, als das mit der Feministin kam und gejohlt. Ne? Oh mein und Gott! Die Mehrheit der Teilnehmer, das wird euch nicht überraschen, waren ältere Männer. Doch als die ganzen Anträge, und das waren viele, zum Thema Scheidung, zum Thema Familie diskutiert wurden, da gingen fast nur noch Frauen ans Mikrofon, die wenigen Frauen, die anwesend waren. Aber ich vermute, dass beim nächsten Bundesparteitag der AfD weniger Frauen anwesend werden, und zwar aus Gründen. Hä? Ja, und die Position der AfD zur Abtreibung möchte ich euch ebenfalls nicht verheimlichen. Kinder willkommen heißen, ich spreche mich dagegen aus, diesen ganz wichtigen Punkt hinten unterfallen zu lassen. Wir sollten uns nicht dem linksgrünen Zeitgeist beugen, der sagen, ach, mein Bauch gehört mir und das Leben ist zwar schützenswert, aber nicht, solange es im Bauch von mir ist. Ja, die AfD will unseren Bauch. Zu guter Letzt, das war der gleiche Spinner wie bei dem ersten Ding, glaube ich, mit den türkischen Großfamilien. Also das ist offensichtlich ein Rechtsausleger. Ja, und es gibt Rechtsausleger in Deutschland und die könnten auch bei der AfD sein. Genauso gut wie bei der CSU, CDU, NPD oder wo auch immer in diesem Spektrum. Ich würde da auch gern mal anmerken, dass wir eine Geburtenrate haben, die unter dem Niveau von der vom gleichbleibenden Bevölkerung ist und dass man sich als Gesellschaft langfristig einen Kopf darüber machen müsste, warum das denn so ist und was man denn machen kann, dass das höher wird. Jetzt können wir das durch Einwanderung lösen, dass wir so eine niedrige Geburtenrate haben. Aber irgendwann müssen wir uns einen Kopf drüber machen, warum in unserer Gesellschaft das der Fall ist, dass wir einfach unter dem 2,1 Kindersatz liegen, also von der Reproduzierbarkeit, weil du brauchst 2,1 Kinder pro Frau, damit die Bevölkerung gleich bleibt. Also, aber ist denn das mit Industrie 4.0 nicht ein Ziel, das man nicht anstreben sollte? Ja, also weißt du, aber ich weiß nicht. Also ich finde es nur immer interessant. So, ich meine, ich will ja auch nicht, dass eine Frau, die das Kind nicht haben möchte, dass man die jetzt zwingt, das Kind zu bekommen. Aber einfach nur so als generell in den Raum geworfen, die Geburtenrate ist irgendwie nicht so gut. Das macht die Gesellschaft sehr instabil. Macht das die Gesellschaft instabil? Also ich habe eher das Gefühl, wenn die Gesellschaft schrumpft, dann ist das nicht. Warte mal ab, wenn wir alte Herren sind, so richtig alte Herren, da kann ich mir das schon ziemlich unangenehm vorstellen. Wenn die Jungen dann sagen, ach, leck mich doch am Arsch. Ich kann hier keine 500 Leute gleichzeitig betreuen. Ja, das mag gut sein, aber keine Ahnung. Naja, dann können wir einfach ein anderes europäisches Land auswandern, wenn die Grenzen dann noch offen sind. Ja. Das ist schön. Machen wir uns einen Lenz in Spanien oder so. Die Grenzen sind da schon seit 30 Jahren zu. Meinst was glaubst du denn? Dass die Regierung aus AfD und Linkspartei so beschlossen dann? Naja, keine Ahnung. Also. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert halt, ne? Aber du kannst halt auch nicht bis in alle Zeiten ein Bevölkerungswachstum haben, auf jeden Fall. Das ist ja, auch das nicht sustainable. Auch nicht. Man sollte halt auch nicht an den falschen Stellen. Also Afrika hat jetzt schon wieder eine Hungerkatastrophe im Sudan. Und ja, aber. Ja, wenn sich das Klima ändert und in Deutschland bald die Sachen auch nicht mehr so gut wachsen, ne? Also, oder in Europa generell, ist ja auch die Frage. Ja, also es gibt einige Dinge. Also, ich finde es halt schwierig, auf jeden Fall immer zu sagen, so dieses Jahr, das Bevölkerungswachstum ist rückläufig. Und das ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Habe ich so meine Zweifel. Also. Jetzt, wo der Trump den Klimawandel abgesagt hat, wird da noch eh nichts draus, Chris. Und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie halt früher die Bevölkerung klein gehalten wurde, irgendwie durch Kriege oder durch eine hohe Säuglingssterblichkeit. Also, Deswegen fand ich das schon immer so ein bisschen komisch, wenn einem dann irgendwie in der Berufsschule oder so diese Pyramide gezeigt wird und von wegen so, ja, früher da war die Pyramide richtig, so, hier, guck da, alle weggestorben, alles nur 30 geworden, das war alles gut. Und jetzt guckt euch das an, oh nein, oben wird's dick, oh mein Gott, die Leute werden älter, oh Hilfe. Ja. Einige weitere, etwas unterhaltsamere What-the-fuck-Momente. Denn interessanterweise hat sich die AfD Saarland auch schon zum durchschnittlichen Republika-Besucher, also euch, positioniert. Jedenfalls passt ein Programmpunkt wie Faust aufs Auge. Ich lese mal vor. Der übertriebene und unsachgemäße Gebrauch von digitalen Medien wie zum Beispiel Smartphones kann zu Verhaltensstörungen mit sozialen und psychischen Folgeproblemen führen. Ja, merkt ihr schon was? Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wenn diese Forderung bedeutet, dass Beatrix von Storch endlich ihr Twitter-Account weggenommen wird. Gott, den Witzeschreiber würde ich entlassen, Katar. Das wird so nix. Und ja, ich meine, dass der Satz da nicht unbedingt falsch ist, wissen wir ja auch. Also, was? Es geht halt hier um Extremfälle. Hm. Naja, also, keine Ahnung. Das ist halt auch wieder die Frage. Du weißt doch nicht, wie die Leute sich sonst entwickeln würden. Es kann sein, dass die gleichen Leute, die jetzt irgendwie in ihr Smartphone glotzen, den ganzen Tag ansonsten Fernsehen schauen würden, den halben Tag. Ja. Wenn sie das ja, ich habe jetzt eher an Freunde gedacht, die über World of Warcraft ihren Job verloren haben oder sowas, weißt du? Ach so, ja. Ja, aber ich meine, klar, es gibt halt auch immer Leute, die eher so ein Suchtverhalten haben, ne? Die suchten dann in irgendwas. Ja, aber selbst das mit dem wegen World of Warcraft Job verlieren, das ist immer noch dem vorzusehen, dass du wegen, keine Ahnung, Alkohol- und Amphetaminkonsum deinen Job verlierst. Ja. Also, weißt du, von dem her, ich weiß jetzt nicht, also stoffungebundene Süchte, also ich weiß ich jetzt nicht. Also, aber auf der anderen Seite rufen die anderen halt nach Medienkompetenz. Das ist ja im Endeffekt dasselbe. Dass du umsichtig und mit ein bisschen Kopf konsumierst halt. Ja, und dass die AfD, dass die nationalistische AfD ein Konjunkturpaket landesweit für die Flaggenindustrie in China aufrollen will, das ist ja jetzt nicht wirklich überraschend. Aber innovativ war die Begründung aus dem Wahlprogramm NRW, warum das passieren muss. Ich zitiere: Da öffentliche Gebäude und Einrichtungen häufig nicht als solche zu erkennen sind, sollten diese durchgehend mit der Fahne des Landes NRW, des Bundes sowie der Kommune kenntlich gemacht werden. Ja, und jetzt kommt's. Dadurch wird sichergestellt, dass sich auch nicht ortsansässige sowie ältere und behinderte Menschen orientieren können. Ja, liebe AfD NRW, bitte in Zukunft mehr mitdenken. Euer Flaggenplan funktioniert zur WM nicht. Normal. Ich finde jetzt an der Flagge jetzt per se jetzt nichts, keine schlechte Idee. Es kostet halt, da jemanden die Flagge aufstellen zu lassen und wieder abzunehmen. Weil du kannst ja eine Flagge auch nicht, wenn es regnet, draußen lassen. Ja, das können dann die Sozialhilfeempfänger machen, wenn sie aus der Klinik wiederkommen, nachdem sie ihr Organ verkauft haben. Genau. Kannst du eine Fahne aufhängen und nebenbei singen. Dann gibt es noch einen Euro mehr. Ja, keine Wobei Ahnung. Ich habe halt irgendwie Witz das jetzt verstanden. Also. Nee, wir wollen hier nicht amerikanisiert werden, ey. Ach, das sind wir doch Außerdem schon. Außerdem weißt du, wo das hinführt. Halt. Das führt doch dahin, dass da dann alle Fahnen gehisst werden müssen. Ja. Und das dauert dann eine Stunde vor der Schule hier immer, jedes Mal. EU-Fahne, Deutschland-Fahne und Bundesland-Fahne. Und Regenbogen-Fahne. Nee, und dann noch vergiss die Regenbogen-Fahne nicht. Die Türken ihre Fahne haben, die Kurden, die Libanesen, die Schweizer, die alle ausländischen Nationalitäten an der Schule. Und die Demigender und die Regenbogenflagge. Ja. Und Kirgistan. Nee, Kirgistan. Die hinten nicht in der Ecke stehen. Das ist rechtsnationalistisch, das brauchen wir nicht. Ja, wenn du das sagst. Menschen nutzen deshalb Schilder. Ja, und was fehlt in diesem Land unbedingt? Ja, Militärparaden, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die junge Alternative Berlin will öffentliche Militärparaden einführen und damit, Zitat, die Akzeptanz der Streitkräfte in der Bevölkerung erhöhen. Ja, vor allem nach der jetzt aufgedeckten Nazi-Verschwörung in der Bundeswehr wird das bestimmt ganz viel... Nazi-Verschwörung ist das jetzt schon. Nazi-Verschwörung. Ja. Alter Schwede, ey. Und wie sie dabei strahlt, während sie sagt, die Nazi-Verschwörung, die wurde aufgedeckt. Katharina und das ist eine total furchtbare Idee. Hallo, ich bin die Katha. Katharina Nuku, Nazi-Verschwörungstheoretikerin, confirmed. Ja. Ich finde auch immer, weißt du, den Gebrauch Nazi, so Nazis vor 70 Jahren so, wenn, dann sind es Neonazis. Aber auch generell einfach das Wort Nazi immer wie Konfetti am Fasching rumzuwerfen, finde ich halt auch irgendwie Panne. So, ich, keine Ahnung. Ja, vielleicht war das also, ja nur ein völkischer Ethnonationalist. Ja, so. Vielleicht liest sie auch andere Zeitungen als ich, aber das war doch jetzt ein Typ, oder? Ich meine, gut, man kann halt schon davon ausgehen, dass so eine, das ist halt wie mit der Polizei, wenn man irgendwie sagt, die Polizei wäre rassistisch. So. Also ist natürlich klar, dass so eine, wo du irgendwie Autorität über andere Leute hast, dass es natürlich auch einen Menschenschlag anzieht, dem das gefällt. Ne? Und das können auch Leute sein, die jetzt politisch so ein bisschen extremer sind. Aber das muss ja deswegen trotzdem nicht die Mehrheit sein oder auch nur mehr als eine verschwindend kleine Minderheit. Und also ich weiß nur von einem, der da jetzt gewesen ist, der sich als Flüchtling ausgegeben hat. So von nee, da gab es wohl auch noch irgendwelche Kontakte. Also es war ja wohl nicht der Einzige, aber warten wir mal ab, was bei der Aufklärung ja, das heißt Kontakte, rauskommt. Also dass ein Mensch noch andere Leute kennt, ist auch klar, aber was, dass die dem geholfen haben. Ja, aber einer soll den ja auch gedeckt haben, also diesen Franco. Okay. Ja, keine Ahnung. Sicherheitsgefühle bei uns wecken, vor allem bei uns Migranten. Ja, also auch hier, ihr seht, auch die Jugendorganisation kümmert sich ganz intensiv um die Probleme, die ihr wirklich in eurem Alltag habt. Warum denn jetzt gerade schon wieder Migranten? Also es ging doch gerade noch um Militärparaden und was hat das wieder mit Migranten zu tun? Abgesehen davon, dass deutsche Militärparaden damit enden, dass die Sachen auseinanderfallen, noch bevor sie irgendwie am Platz angekommen sind wahrscheinlich. Tja, keine Ahnung. Aber die Delegierten auf dem letzten AfD-Bundesparteitag in Köln waren übrigens auch mehrheitlich dafür, den Erwerb des Waffenscheins zu erleichtern. Ja, und die Reichsbürger jubeln jetzt bestimmt und machen ihr Kreuz erst recht bei der AfD. Was mir aber mehr Sorgen gemacht hat, war mal wieder die AfD Saarland. Denn in ihrem Wahlprogramm klingt der letzte Absatz übrigens so. Ich zitiere. Ein strengeres Waffenrecht wäre ein weiterer Schritt in die Kriminalisierung unbescholtener Bürger und in den umfassenden Überwachungs- und Bevormundungsstaat. Der bisher bestehende Bedürfnisnachweis schafft keine größere Sicherheit, schränkt jedoch Bürgerrechte ein. Dem Recht auf freie Meinungsäußerung muss wieder uneingeschränkt Geltung verschafft werden. Ja, das mit der freien Meinungsäußerung ist natürlich Quatsch da drin, aber das andere, das ist eigentlich typisch libertäre Position halt. Ne? Also, dass man sagt so, warum kann ich eigentlich keine eigene Waffe haben? Gut, in Amerika ist es mittlerweile Quatsch, weil ja dem der Staat so bewaffnet ist, dass du halt keine Möglichkeit mehr hast. Aber ursprünglich ist ja das Recht in Amerika, Waffen zu haben, halt darauf hinausgelaufen, dass du halt eben im Zweifelsfall dich halt sogar gegen den Staat dann wehren kannst. Wenn er dir zu Leibe rückt. Und es gibt halt Leute, die da sehen das so. Ne? Also ich sehe das jetzt nicht so. Ich bin ganz froh eigentlich, dass man in Deutschland nicht jeder irgendwie, nur weil er es gerne hätte, eine Waffe tragen kann, eine Schusswaffe. Aber ja, okay, aber tragen, also ist ja dann auch die Frage, ob es einfacher sein soll, einen Waffenschein zu bekommen oder ob du dann wirklich damit rumlatschen darfst. Das sind ja noch mal zwei Paar Stiefel. Ja, theoretisch kannst du ja eine Waffe, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber im Prinzip geht es ja um einen Waffenschein ums Tragen. Es geht ja nicht ums Besitzen. Aber für Besitz musst du auch ein paar Sachen, also Papierkram machen. Ja. Ja, also ich finde das halt schon ganz gut, aber das ist auf jeden Fall eine Position, die man halt haben kann. Also so außerweltlich finde ich die jetzt auch nicht. Also ich kann manche von den Argumenten halt nachvollziehen. Das mit der Meinungsfreiheit jetzt nicht, aber ansonsten halt. Und genauso, was ich auch häufig gehört habe, was auch eigentlich stimmt, ist, gerade was dieses Thema Frauen und Schutz vor Gewalt angeht, ne? Also, so eine Waffe ist halt ein ziemlicher Equalizer, so. Das ist dann egal, ob Ja. die Person, die auf dich zurennt, irgendwie 10-mal so stark ist wie du, wenn du eine Schusswaffe hast. Ja, Ne? schon. Aha. Ja. Dann hätten wir gleich die nächste Diskussion. Wir können diese armen Frauen nicht vor Gericht stellen, was sie schon durchlitten haben. Und nur weil der Typ tot ist. Und Ja, das ist auch arme wahr, ja. Kind. Ja, klar, also ich würde das auch nicht fordern, weil ich halt auch solche Sachen dann halt eben sehe, die dann kommen würden, ne? Aber es ist halt schon, ich finde es immer wieder halt bemerkenswert, wie diese Leute sich hinstellen können und ihre Sachen halt so vollkommen, als wären das die einzige Möglichkeit, wie man das sehen kann, halt geben, ne? Weil ich halt sofort immer ins Grübeln komme, bei allem so. Und mir gleich denke, so einerseits, andererseits. Also ich habe dann immer noch eine Meinung, ne? Aber wie ich dann hinterher bei rauskomme. Aber. Also, mir würde das, ich könnte das nicht machen, mich so hinstellen und so mich da feiern zu lassen für irgendwie, ja, hier, ich habe die gleiche Meinung wie ihr, yeah. Und guck mal, wie doof die sind. Die meinen, dass man irgendwie Schusswaffen brauchen könnte. Oh, voll blöd. Ja. Das ist öffentlich, das könnt ihr euch durchlesen. Ja, es gab nicht mal einen Absatz zwischen den beiden Sätzen. Da bleiben wirklich keine Fragen offen. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich habe so vieles nicht unterbringen können. Das findet ihr bereits in meinem Blog unter katascha.de. Und übrigens, auch wenn viele AfD-Fans mir gerne immer ein paar Verschwörungstheorien unterstellen, ich würde von irgendwelchen ominösen Kräften finanziert. Nee, das ist. Das ist ja auch nochmal ein Punkt für mich. Also, Frau Lockhuhn arbeitet ja, oder zumindest das letzte Mal, als ich von ihr gehört habe, hat sie da noch gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie da immer noch arbeitet, aber bei Campact. Das ist ja so eine. Nee, offensichtlich nicht mehr. Leitete bis 2016 Ach so. das Kampagnennetzwerk CampNet. Jetzt ist sie Campaignerin für Wikimedia Deutschland. Kuckuck. Ach, da ist ja jetzt eine Kollegin von hier. Kuckuck. Wie heißt sie? Hatten wir letzten Sonntag durchgenommen hier. Sinners. Cinders, genau. Ja, Ja. ist dann noch schöner. Und, Ja, aber aber auf ich jeden Fall weiß nicht. Campact halt eben, also die machen schon viel Ah, und nee, zwar Moment. Hier bundesweit. steht sogar noch, anschließend übernahmen sie die Leitung der Volksinitiative gegen CETA in Schleswig-Holstein. Also weiß nicht, was sie jetzt momentan gerade macht. Ja, und auf jeden Fall, also bei Campact steckt schon irgendwie Geld dahinter. Die haben einiges an Vollzeitmitarbeitern, die auch in aller Weltgeschichte irgendwie rumkurven. Und die Kampagnen, die die tatsächlich machen, also die waren schon aufwendig. Also ich erinnere mich dann nur an diese Türhänger, die sie 2013 zur Bundestagswahl verteilt haben, irgendwie in ganz Deutschland, gegen TTIP halt. Und ja, also da frage ich mich schon so ein bisschen, wo die das ganze Geld her haben. Aber generell ist es aber eigentlich immer so, dass du, dass der rechte politische Flügel dem linken politischen Flügel vorwirft, sich über eine Art Verschwörung zu finanzieren und umgedreht. Also ich kenne genauso die Argumente von der Anstalt, die dann der AfD irgendwie unterwerfen, ganz Deutschland zu untermauern und zu unterwandern, und wie sie eine riesig große Bewegung und Netzwerke aufbauen und so. Also das kommt immer von beiden Seiten. Ja, ist auch Und wahr, ja. also die meisten Leute sind halt einfach nicht so gut in Netzwerkanalyse, weil das halt auch eigentlich eine Kunst für sich ist. Aber sozusagen der Vorwurf, irgendeine politische Strömung, auch wenn es jetzt, was weiß ich, Veganismus ist, da gibt es immer irgendwer, der ankommt und sagt, ja, ihr werdet von dies und diesen Interessen geleitet. Also es gibt es eigentlich für alles. Ja. Also so. Ja, ist ja, es kann ja auch stimmen, ne? Also wie gesagt, ich finde das auch nicht so abwegig. Halt eben, also gerade bei dieser Campact-Geschichte, würde es mich ja nicht wundern, wenn da so ein Soros oder sowas dahinter steckt, weil die halt eben schon ziemlich viel rausgepulvert haben. Ja, Bewegungsstiftung Ja. etc. Also, weißt Demokratie leben. Das ist tatsächlich mein Hobby. Ich mache das in meiner Freizeit, weil mir die Zukunft dieses Landes wichtig ist. Und ich glaube, wir haben Alternativen zur Alternative für Deutschland. Ja, Den aber hat halt. vor dir noch keiner gemacht, Mädchen. Den hat vor dir noch Ja, das keiner neu, ja. gemacht. Ich frage mich, ob es für Rechtskonservative tatsächlich eine Alternative zur Alternative für Deutschland gibt. Das ist halt das Ding, weil sie erklärt mir jetzt, warum ich das blöd zu finden habe. Aber wenn mir jetzt jemand von der linken Seite des politischen Spektrums erklärt, das darfst du jetzt nicht machen, weil das widerspricht meinem Weltbild und dem, was ich für gut halte, dann ist das halt immer so ein Rohrkrepierer irgendwo. So. Also, wenn man sich die CDU anguckt, kann man schon auch verstehen, warum es halt eine AfD gibt. Also, es tut mir leid. Ich bin jetzt selber eher weniger vom rechten Flügel, aber was weiß ich? Konservative wollen halt auch eine Partei haben. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt keine Angst vor Deutschland, weil es die AfD gibt oder weil es die MLPD gibt. Ja, so. Wie kannst du dein Kind denn in so einer Welt aufwachsen lassen? Ja, aha. Ja, da merkt man immer wieder, was für ein weißer Cis-Faschist du bist. Ja, absolut. Frag mal die Kübra, die erklärt dir, warum du ganz viel Angst hättest, wenn du jetzt sie wärst. Ja. Ja, weil das schon albern auch aussieht, wenn er mit dem Kopf durch die Tür kommt. Ja, das ist viel alter. Ja, und ich glaube, die applaudieren uns. Falls hier doch ein paar AfD-Fans sitzen sollten, Drogen und Morddrohungen aller Art nehme ich am liebsten per Social Media entgegen. Die Accounts findet ihr dann auch im Blog. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch was auf den Weg geben. Ja? Egal, wie die nächsten Wahlen ausfallen, für mich steht außer Frage, die AfD ist eine rassistische Partei. Nie wieder, bitte. Ich kann dem nicht neutral gegenüberstehen und wenn ihr das auch so seht, ja, dann das hätte ich jetzt geht raus, engagiert euch, tut etwas. In diesem Land läuft viel schief. Aber AfD wählen, weil die etablierten Parteien versagen, ist wie die Tapete anzünden, weil einem die Wohnung nicht gefällt. Umgekehrt. Ja. Genau. Alter. Umgekehrt. Ja, damit wären wir am Ende des Videos angekommen. Das, was ihr jetzt gleich hört, ist, wie der Witzeschreiber hinter der Bühne per Genickschuss hingerichtet wird. Alter, das war so peinlich und das zeigt wieder mal meinen Hauptkritikpunkt an der Republika. Das Niveau ist einfach scheiße. Also ich muss jetzt auch sagen, weißt du, mich würde das interessieren, wenn ich mal so Content bekomme, der wirklich so richtig gut recherchiert und dann auch vorgetragen ist, der mehr Substanz hat. Ich fand jetzt die Punkte alle irgendwie schwach. Also, wenn du jetzt ein Zitat von irgendwem hast und das einfach stehen lassen kannst, die Leute sagen, was, wow, das wollen sie machen. Wenn du das so lange erläutern musst, verliert das irgendwie an Kraft. Also, ich weiß jetzt nicht wirklich, wo ich jetzt schockiert sein soll. Dass hin und wieder ein Spinner auf dem Parteitag auftritt, ja, wow, so, ja, es gibt's halt. Ja. Auf Twitter hatte das jemand ganz schön zusammengefasst, auch dass es total mutig von ihr auch war, sich in ihrer Filterblase hinzustellen und auf den politischen Gegner einzudreschen eine halbe Stunde lang. Was ein Wagnis, hätte sich ein Mann nicht getraut. Ja, das stimmt. Gen. Ja, und dann auch wieder so dieses, ich kriege Drohungen, ne? Das ist ja auch... So, das rechtfertigt, warum ich das mache, weil ich Drohungen kriege, ist ja auch einer unserer Lieblingsargumente. Und zum Schluss so dieses macht irgendwas. So, macht was. Und ja, vor allem, wir machen irgendwas. Der Source Code der AfD, ich hätte mir jetzt da sowas vorgestellt wie folgende Charaktermerkmale lassen einen rechtskonservativ wählen. Und zurzeit wurden die Rechtskonservativen aus der CDU wegen folgenden Sachen herausgedrängt und deswegen formieren sie jetzt eine eigene Partei. Sowas hätte ich erwartet, aber so ein, zwei Zitate und dann, das ist der Source Code, das ist irgendwie... Also ich weiß nicht, oder ein Diagramm woher die AfD, also mit wem sie ihre Pamphlete zusammenschreibt oder so, weißt du, das Netzwerk hinter der AfD, davon irgendwie ein Diagramm oder so, das hätte ich so als Source Code gesehen, aber einfach nur, guck mal, das ist ein Wahlprogramm, da steht da fünfmal was drin, was mir nicht passt, und das ist jetzt der Source Code. Ich weiß. Ich hab der Katharina empfohlen, mehr Memes, Katharina. Schau mal auf 8chan. Aber sie hat's nicht zugehört. Ja, keine Ahnung. Also ich meine im Prinzip, Also ich finde es schon okay, dass sie sich halt mit diesem Kram beschäftigt. Man merkt natürlich, klar, sie pickt sich halt das raus, was ihrer Meinung nach irgendwie übel ist, aber ich sag mal so, das, was anderes machen wir jeden Sonntag hier auch nicht. Ne? Also. Nein, wir machen wir aber ab. Wie kannst du nur das? Ja, also nicht so krass natürlich. Also wir haben natürlich auch hin und wieder mal Sachen dabei, die wir empfehlen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt nur darüber reden, welche Leute irgendwie blöd sind oder so. Ja. Aber im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen verkürzt, das ist halt unser Kram. Es geht halt so ein bisschen in die Richtung, was wir irgendwie meinen. Also, das würde ich ihr jetzt nicht unbedingt so negativ auslegen, dass sie sich jetzt generell dieses Format irgendwie gewählt hat. Und ja, wie gesagt, ein paar Punkte, die sie hat, da stimme ich auch durchaus zu. Andere Punkte nicht so. Ich finde es halt eher wieder interessant, so generell von dieses Republika-Mindset halt, so dieses von wegen, ja, wir haben auf jeden Fall Recht und alles, was wir irgendwie uns hier überlegen, Feminismus, ja, hier guck mal, der hat gesagt, Feminismus ist blöd. Buh, Hass, Hass. Und das ist auch das, was mein Hauptkritikpunkt an der Republika ist und nicht irgendwie, also ich könnte es auch nicht mich dahinstellen und einen Vortrag halten, einfach so, ich würde wahrscheinlich auch die Hälfte falsch rum vorlesen oder so und mir dumme Witze einfallen lassen. Kommt ja am Sonntag auch hin und wieder mal vor, dass ich ein bisschen rumstotter oder so. Der eine oder andere meint auch, ich klinge auch nölig oder so. Na, also, das ist im Ach, Prinzip, Quatsch. ist es egal. Ne? Also, ich kann damit leben. Das Hauptding ist halt eben, was mir vor allen Dingen fehlt, ist so diese, einfach mal gucken, warum habe ich überhaupt diese Annahmen, die ich alle habe, und sind die überhaupt richtig und sind die überhaupt so gut, wie ich denke? Und so ein bisschen weg von diesem, wenn meine Clique das gut findet, dann ist das auch gut. Und dann brauche ich das auch nicht weiter hinterfragen oder ich gehe da jetzt hin und ich lasse mich da jetzt feiern, ja, weil ich einer von den Guten bin oder so. Also wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit ja auch schon jetzt speziell hier Frau Nukun schon mal, also als ich damals darauf aufmerksam geworden bin, dass sie eine von den Admins da ist bei dieser Seite gegen die AfD oder wie die hieß, gegen die Alternative für Deutschland Facebook-Seite. Und da hatten sie ja dann so einen Bericht davon. Über diesen Tillmann hieß der, glaube ich, das war ein Landtagsabgeordneter. Und der hatte zum Beispiel auch ein Interview gemacht mit Mandat, war das, glaube ich. Einer von den wenigen Politikern, die mal mit Mandat reden, also mit dieser Männerrechtsorganisation. Und da hat er durchaus vernünftige Sachen gesagt. In dieser Rede beim Landtag hat er quasi gesagt, dass irgendwann Edward Snowden der Einzige ist, der in Deutschland kein Asyl hat. Und da habe ich damals halt noch dazu gemeint, dass das auch guten Spruch gewesen sein könnte, der unter anderen Umständen halt von irgendwie im Ströbele oder so hätte kommen können. Ne? Weil der ist halt wirklich spot on. So, das ist wirklich verrückt, dass wir bei so jemandem sagen, nee, den können wir in Deutschland nicht reinlassen, der kriegt kein Asyl. Und bei allen anderen Leuten, da drehen wir uns dreimal im Kreis und versuchen alles zu rechtfertigen. Ne? Warum wir die Danke, Leute Obama. nicht abschieben können. Oder warum die Leute bleiben müssen unbedingt. Ja, das ist halt so die Verrücktheit dahinter. Ne? Aber das ist alles gegenteilig auf dieser Seite halt eben von wegen so, ja, hier guck mal, der Idiot oder so. Und da stimme ich halt nicht immer zu. Und vieles, was gegen die AfD gesagt wird, ist sicherlich auch im Unrecht. Und zum Beispiel als hier dieser Berliner Politiker da irgendwas wirklich Irres irgendwie gesagt hatte, und es wurde irgendwie nur berichtet mit Berliner AfD-Politiker sagt ganz furchtbare Dinge, da habe ich schon gedacht, so na, welche Nichtigkeit ist jetzt schon wieder los? Aber im Endeffekt war es dann halt wirklich mal was Schlimmes, weil wir halt schon so die ganze Zeit nur, ne, diese ganzen Sachen alle mal so negativ ausgelegt werden, wie es nur irgendwie geht. Wo man dann, auch wenn man die Partei jetzt nicht wählen würde oder die auch nicht für gut hält, so wie ich zum Beispiel, ich habe es aber nicht nötig. Ne? Ich muss den Leuten nicht noch was andichten. Ich will halt, wenn ich was gegen die habe, dann will ich auch wissen, was ich gegen die habe und nicht mir noch irgendwie andere Sachen überlegen oder so. Ja, ja, okay. So viel dazu. Habt ihr noch was? Oder? Ja, check, ich geh mal in Gruppen, Ding, so tu das Video abspielen auf Twitter, da ist noch ein Link, wenn du das machst. Es geht nur 30 Sekunden. Das können wir Okay. nach hinten dran packen. Sekunde. Ja, erzählt noch was. Ich muss Auf noch jeden was Fall. raussuchen. Auf jeden Fall ist die AfD ganz arg böse und wenn ihr die wählt, verliert ihr eure Seele und dann kriegt ihr kein Gender-Partizipations-Dings. weil du schon morgen mehr bei böse bist. Ja. Also möchte ich nochmal auf morgen hinweisen, 18 Uhr unter dem Titel Die Deutschen sind böse, sehr böse. Gibt es den üblichen Wochenstream? Ja, kommen wir nicht in den Gender Himmel oder wie? Auseinandersetzen, das finde ich ganz wichtig. Okay. Was aufeinandersetzen, das finde ich ganz wichtig? Nee, ich zeig's gleich an, Moment. Die ist auch vom Minimalismus. Guck mal hier, da ist wieder der Minimalismus. Minimalismus heißt bei den Leuten schwarz und weiß, aber jede Menge Scheiß hin. Also, ich muss das noch einblenden, unsere Zuschauer sehen das noch nicht. So jetzt. Jetzt sehen es auch unsere Zuschauer. Okay. Minimalismus. Dann fahren wir die Minimalistische mal ab. Also sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, das finde ich ganz wichtig bei Hate und dass man ja sich auch wirklich dem, ja, wie sagt man denn, dem annähert und dann auch schaut, was man optimieren kann. Also wenn die Leute wirklich was auszusetzen haben an dem eigenen Kanal oder an der Art, vielleicht wie man bestimmte Videos macht, sollte man überlegen, was kann ich davon wirklich mitnehmen und was will ich davon auch gar nicht umsetzen. Zum Beispiel bei mir haben am Anfang ganz viele gesagt, dass ich sehr oft M gesagt habe. Natürlich nervt einen das irgendwann, aber irgendwie ist es ja auch konstruktive Kritik und daran kann man oder davon kann man was mitnehmen. Aber man sollte sich von dem ganzen Hate natürlich nicht unterkriegen lassen und nicht sagen, ja, nur weil jetzt so und so viele Leute mein Video disliken oder haten, höre ich jetzt auf mit YouTube. Also das ist auf jeden Fall auch nicht die richtige Herangehensweise. Ja, ich fand die Botschaft wichtig, weil nicht egal, bringt mir näher, was man bei Hetze und Hass machen soll. Fashion-Bloggerin, die Fashion rät Hate Speech Betroffenen, sich auf jeden Fall unterkriegen zu lassen. Nicht unterkriegen zu lassen. Unterkriegen zu lassen. Sich auf jeden Fall zu bekriegen. Ja. Wer könnte das denken, ne? Dass man tatsächlich, also sagt sie damit etwa, das wäre nicht egal. Das wäre irgendwie doch egal, wenn man jetzt so Kritik bekommt, weil das ist ja vielleicht doch gut. Oder nicht nur nicht egal. Auf haben jeden die Fall. Schlafen, als sie das gepostet haben? Scheinbar. Weiß nicht. Das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Das muss ein Bot sein. Auf jeden Fall schaltet morgen wieder ein um 18 Uhr. Dann weihen wir euch ein. Wir wollen endlich den bewaffneten Flügel der Weltraumaffen gründen. Und ja. Mit Laser. Bewaffneten Flügel. Ach so. Ja, lasst euch nicht gendern, Leute. Macht's gut. Eintracht Frankfurt! Buh! Buh!